Die Dorfschönheit. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu den Dorfschönheiten on Tour, heute mal wieder. Vorgespräch. Peter, was gibt's Neues? Ja, mein Robert, endlich ist es wieder soweit. Wir sind unterwegs und genauso waren die Rocket Beans jetzt auch unterwegs auf der E3, habe ich gesehen. Ja. Und habe das ein bisschen verfolgt und natürlich ist das immer so ein Ding, wo ich immer gerne schaue, was hauen die Publisher so raus. Was kannst du probespielen dann? Genau. Was, auf der Gamescom demnächst? Was sieht interessant aus? Genau, auf die Gamescom geht's ja bald. Und ich muss sagen, da war nicht so viel dabei. Es hat mich echt fast ein bisschen verwundert, was die präsentiert haben. Ich habe auch jetzt nicht alle Pressekonferenzen verfolgt, aber ich war ganz schön ernüchtert größtenteils. Also natürlich, ein Herzensthema ist für mich natürlich Kojima, Death Stranding. Ja. Da war ich natürlich sehr erfreut, endlich mal Gameplay-Bilder zu sehen, Gameplay sehen. Wo man wirklich mal sieht, also wo man sich eigentlich null Reim drauf machen kann, was wird das, aber man schon mal ein bisschen sieht, dass das so eine Open World hat, einfach, dass du viel erkunden wirst wahrscheinlich, und dass auch wieder Metal Gear ähnlich eher ein Schleichspiel wird, habe ich so das Gefühl. Also es wurde eben nicht viel gezeigt, so was, also Kampfszenen hast du null gesehen. Es war eher so, dass du versucht hast, diesen komischen Wesen, die es da gibt, diese Schattenwesen. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon mal was davon gehört hast oder gesehen hast. Ja, ich hab die Sache auch gesehen. Ah, okay. Und es macht ihm eher den Anschein, als wird das so ein Sneaky-Spiel. Vielleicht kriegst du später noch irgendwelche Laserwaffen oder sowas. Ja. Es macht ja so ein Zukunftssetting auf, einfach so das ganze Ding. Es gibt jetzt schon Theorien, dass das Metal Gear Solid Zero sein soll. Hab ich nur gehört von einem Kumpel und da hab ich gedacht, oh, was wird das? Da muss ich mich auch noch mal genau mit befassen. Da habe ich mich jetzt auch noch nicht direkt damit auseinandergesetzt. Ich denke aber, das ist Knet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt da noch mal ansetzt, jetzt gerade wo er das Ding abgegeben hat. Ich denke mal, es ist so sein Stil, dass deswegen die Leute das so ein bisschen verknüpfen damit und denken, ja, okay, das könnte ja sein, dass das irgendwie im selben Universum spielt. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist komplett was Neues. Ja. Das war Death Stranding. Ich fand es grafisch beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Also diese zerklüfteten, abgefuckten Regionen, wenn du da irgendwelche eingelullten Körper mit dir rumträgst und so. Ja, es hat, ja genau, ja. Es hat für mich fast so ein bisschen von so ein Vibe gehabt von Robinson Crusoe The Game. Robinson Junior The Game. Vor allem dann auch mit dem Rucksack, diese komischen Drohnen auch, die da hinter sich daherfahren lässt und sowas, gell, die da so wie kleine Minions, Banana, folgen. Genau. Fand ich, irgendwie ist es interessant, es wirkt auch ein bisschen seltsam, das Game. Also ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, aber irgendwie interessiert es mich. Es kann, aber wenn es, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber so, wenn ich so die Landschaft gesehen habe und so, kann auch stimmungstechnisch vielleicht irgendwann auch mal wie Shadow of the Colossus wirken. So, von der Einsamkeit her. Ja. Wenn sie nicht zu viele Leute jetzt reinballern. Mads Mikkelsen hat man ja gar nicht gesehen nochmal in den Sachen. Stimmt, ja. Dafür hat man jetzt ja diese Schauspielerin gesehen. Ach, das weiß ich auch gerade den Namen wieder nicht. Ja. Ja. Wer es gesehen hat, der weiß, was ich meine. Guckt euch mal an. Die Alte mit den Stachelkostümen. Genau. Genau. Ja, und ich bin sehr gespannt, auch was das mit dem Baby auf sich hat und alles und diese komischen Geräte. Und also ich glaube, das wird ein Mega-Ding. Und ich glaube, man wird nur die Hälfte verstehen. Erklärt bekommen und davon die Hälfte verstehen, so ungefähr. Okay. Wenn überhaupt. Ja. Das hat aber Simon auch so schön gesagt. Ja, manchmal will Kunst auch einfach nur angeschaut werden. Man muss nicht immer alles verstehen, was Kojima macht. Ja. Apropos Simon, hast du gesehen, die eine meiner neuen Folge? Ja, also die war der Kracher. Ey, aber der Kerl, ey. Ey, so damit umzugehen, das so in die Öffentlichkeit auch zu tragen, also größten Respekt, ey, für so einen kreisrunden Haarausfall. Ja, also, so stressbedingt, ne? Also, mega. Also auch wie er das präsentiert hat, das war schon wieder... Und dann diese Schnauze. So total nach unten verzogener Mundwinkel. Geil. Ich dachte erst, als ich dieses Thumbnail gesehen habe zu dem Video, habe ich gedacht, das wäre irgendwie Photoshop oder ja, sowas. Die haben halt irgendeinen Gag sich erlaubt oder sowas. Ja. Und dann, als er das präsentiert hat, habe ich gedacht, echt jetzt? Ach du Scheiße. Wie er das auch gesagt hat, das Haare, das war das Einzige, was ich immer hatte. Ja, da bin ich auch. Und auch dieser eine Kommentar drunter. Gregor reibt sich im Hintergrund gerade die Hände. Ich kann nicht sehen, aber. Klasse. In den Kommentar. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde es stark, dass. Ja. Muss man, also soll ich starken Respekt dafür. Ich meine, wie willst du denn anders damit umgehen? Du machst dich nur lächerlich. Ja. Mhm. Ich finde es auch stark, dass er das Thema so freigibt. Also, dass er auch sagt, ihr könnt eure Witze reißen, wie ihr wollt. Ist offiziell freigegeben, so ungefähr. Aber komischerweise führt das meist eher zum Gegenteil. Gell? Wenn jemand dann sagt, okay, ihr könnt, dann denkst du dir, ach nee, das ist ja nicht so lustig. Ist meist so. Ja. Aber finde ich echt stark. Also auch von mir. Mit dem geilen Hubschrauber. Mega. Oh, ich höre schon den Hubschrauber. Mit dem Hubschrauber Landeplatz. Ich höre schon den Hubschrauber. Wie er dann flieht vor dem Hubschrauber. Ja, dann Buddy, den Hubschrauber ist. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, ich würde gleich mit dem nächsten E3-Thema einsteigen. Ich habe das beim letzten Cast vergessen. Da kam ja schon der Trailer zu Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Und diesmal hat man ein bisschen In-Game-Footage gesehen. Ärgerlich, dass man jetzt Pokémon vorm Fangen nicht mehr schwächen kann. Ich hab's schon gehört, ja. Das ist quasi die Fangmechanik von Pokémon Go. Ich lasse mich davon aber nicht abschrecken. Ich freue mich da trotzdem drauf, wie so. Weil das einfach mir von der Optik so gefällt. Und ich freue mich auf den, auch auf den Multiplayer-Modus, den lokalen Multiplayer. Das ist ein tolles Ding, finde ich. Und wird geil. Ich hab's ja ein bisschen prophezeit. So. Ich habe die Gerüchte schon mal in ein, zwei Caches vorher schon mal angesprochen, dass es so Remakes werden sollen aus der ersten Generation. Und ich freue mich drauf. Und es ist ja quasi wie nur so ein Zwischenteil. Und die nächsten Hauptteile kommen ja dann nächstes Jahr. Ja, mal sehen. Es wird lustig. Ich bin mal gespannt. Ich habe da jetzt auch, da muss ich auch sagen, die Nintendo PK habe ich da auch nicht gesehen bisher. Ja, ich habe mir da nur diese Dreiviertelstunde Treehouse, nennen die das ja immer, Nintendo Treehouse, wo es dann gerade explizit um Pokémon, um das neue Pokémon geht. Und da habe ich das einfach mal so ein bisschen durchgeskippt zu den Ingame-Sachen halt, wo sie gequatscht haben. Das habe ich mir nicht angehört. Da habe ich dann immer geguckt, was so passiert ist. Also eher so drüber geskippt. So. Ja. Man will ja auch nicht zu viel sehen meist. Gell? Also denkst du dann, ach, ich will es eigentlich auch selbst spielen. Und guckst dann lieber mal grob halt, drüber. Ich finde halt auch cool, dass die Pokémon jetzt auch in der Oberwelt zu sehen sind. Wenn die spawnen. Das ist super nice. Ich habe jetzt gehört, Kämpfe gibt es gar nicht, oder wie? Doch, gekämpft wird. Ach, gekämpft wird doch. Trainerkämpfe gibt es wie immer. Das Einzige, was sich halt verändert hat, ist so mit das Fangsystem halt. Also da wirfst du nur einen Pokéball oder wie du was? Na, ja, wie bei Pokémon Go mit so Bären und so und verschiedensten Items, dass die sich weniger bewegen und so halt. Wie bei Pokémon Go eigentlich. Na. Ja, mal sehen, ich freue mich drauf. Ja, ich bin auch mal gespannt, was es wird, ey. Wann soll denn das eigentlich kommen? Nächstes Jahr oder dieses Jahr noch? Dieses Jahr. November, Oktober glaube ich. Da springe ich gleich mal weiter zur Sony PK. Ja. Was ich ja gar nicht verfolge, sowas. Ja, das ist natürlich wieder mein Ding, gell, ja. als PlayStation. Ich habe die Xbox PK habe ich gar nicht verfolgt. Habe ich auch nicht gesehen, muss ich sagen. Dieses Jahr ist auch nicht so viel, was mich interessiert. Just Cause 4 sieht aus wie immer. So, kannst den dritten Teil noch spielen, wenn du Bock drauf hast. Kann man sich sparen. Ja. Ja, bei der Sony PK, also hat man jetzt schon Death Stranding im Endeffekt. Dann hatten sie natürlich noch Last of Us 2. Weiß ich nicht, ich habe Last of Us immer noch nicht gespielt. Ja. Weiß ich nicht so richtig, was ich von halten soll. Sieht interessant aus, aber ob es dann am Ende im Spiel auch alles so aussieht, das sah alles sehr gescriptet aus. Ja. Alles, weiß ich nicht, was ich von halten soll. Gewaltgrad ist sehr hoch, gab es ja vorher schon wirklich auch Diskussionen und sowas dazu. Ja. Was sie da gezeigt haben, war auch ganz schön krass. Okay. Aber trotzdem interessant, also cool umgesetzt. So. Also jeder Schlag oder jeden Hieb, den du da versetzt, der hat auch ordentlich Impact quasi, ähnlich wie bei God of War. Ja. Quasi. Ja. Und weiterhin haben sie auch das Remake von Resident Evil 2 gezeigt. Das fand ich mega. Okay. Also ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen in Erinnerung hast, Resident Evil 2, wie es damals ausgesehen hat, dieser Pixel-Look so ein bisschen, ja, wo du kaum Gesichter erkannt hast und alles. Viel besser als Teil 1 kann es ja nicht ausgesehen haben. Ja. Teil 1 kenne ich ein bisschen besser als Teil 2. Jetzt mittlerweile hast du da echt, also das sieht so mega aus, also auch die Zombies, das sieht alles so schön eklig, grässlich aus, da wo der Mund halb aufgeschlitzt ist, so wo das Blut halb rausquillt und du hast allein schon in diesen paar Szenen, die du gesehen hast, hast du so ein bisschen Klaustrophobie auch bekommen. Also gibt's auch schön enge Gänge, wo du da durchs Polizeirevier läufst und ja, da mit der Taschenlampe nur bewaffnet bist und der Pistole und guckst da rum, um überhaupt was zu sehen, gell? Weißt nie, was lauert hinter der nächsten Tür. Und das ist eigentlich so dieses Original Resident Evil Feeling, was sie jetzt für mich in diesem Gameplay-Trailer schon gut rübergebracht haben. Okay. Also bin ich sehr interessiert, wie das wird. Weißt du, wofür ich mich auch sehr interessiere? Wofür? Für das neue Telltale-Spiel. Aha. Und zwar diesmal wieder eine eingekaufte Lizenz. Und zwar wird es ein Telltale-Spiel zur richtig niceligen Serie Stranger Things geben. Ach was. Da freue ich mich sehr drauf. Ich dachte, es kommt Game of Thrones. Nee, das gab's ja schon. Game of Thrones gab's ja schon. Das habe ich auch gespielt. Voll an mir vorbeigegangen. Das gab's schon. Und das war auch super gut. Das hat mir sehr gefallen. Stranger Things, das klingt natürlich auch nicht schlecht. Wenn dann jede Folge, das ist ja auch immer so in Episoden, wird das veröffentlicht. Mhm. Und wenn dann jede Folge so. Jedes Mal das Intro mit drin, weißt du? Bei Game of Thrones, Telltale war es ja auch so. Da kam Game of Thrones die ganze Zeit im Hintergrund. Kam dann immer als Intro. Geil. So, das ist eigentlich so die zwei Sachen, die ich aus der E3 diesmal mitgenommen habe. So, Dingsbums interessiert mich nicht wirklich. Fallout. Ja, Fallout. Hm. Fallout interessiert mich nicht wirklich. Sieht dann interessant aus, aber. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht nochmal explizit gegoogelt, ob die was gezeigt haben zu Red Dead Redemption 2. Oh, gute Frage. Das interessiert mich halt nochmal, weil das auch dieses Jahr noch rauskommt und ich das mir auf jeden Fall kaufe. Also das ist schon, steht schon fest. Mhm. Das ist auf jeden Fall dabei. Und sonst habe ich eigentlich nichts weiter. Also E3 ist dieses Jahr spurlos an mir vorbeigegangen, weil ich ja auch in Hamburg war. Ja, gut. Ja. Mhm. So. Aber dazu später mehr. Ja, viel mehr. Es gab auch nicht so viel. Ich habe noch die Bethesda-Konferenz verfolgt. Ja. Da haben sie das Neue für die Elder Scrolls Online gedings, glaube ich. Ja, ach, das hast du noch mal was gezeigt dazu? Mhm. Elder Scrolls Online interessiert mich aber nicht wirklich. Das hat ich mich sagen. Auch null interessiert. Obwohl ne? ich das geil finde, weil da mal ein paar mehr, wieder ein paar mehrere, wie soll ich sagen, woran hat den Lächeln? Regionen halt haben. Das, du hast halt mal wieder Morrowind dabei und so. Und das finde ich schon nicht schlecht, aber ich. Diese MMORPGs, die schrecken mich halt immer einfach ab. Mhm. Weil die immer zu sehr grindlastig sind dann und viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, das ist auch überhaupt nicht meins, muss ich sagen. Also Zeit haben wir sowieso schon nicht. RPGs so schon, ja, aber nee, dann die Richtung gefällt mir auch nicht. Was war noch? Achso, dann Elder Scrolls 6 wurde angekündigt. Ja, aber das habe ich nicht gesehen. War wahrscheinlich extrem, nur so extrem unterwältigend. Okay. Präsentiert, also es war halt nur ein Teaser. Ja. Du hast nur eine Landschaft gesehen, wo du nichts mit anzufangen weißt. Du weißt nicht, wo geht's jetzt hin, was ist das nächste Setting. Bin ich jetzt auch nicht mehr voll drin, weiß jetzt gerade nicht mehr, was da noch offen ist, sag ich mal. Ja. Von der Welt. Wir handeln ja alles nacheinander ab, ne? Genau, was man noch nicht hatte, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Genau, und da haben sie eigentlich nur so einen Trailer, wo du eine Landschaft gesehen hast. Sah ein bisschen bergig aus, hat so ein paar Hügel. Und dann steht einfach da, The Elder Scrolls 6. Geil, und mehr nicht. Also, ja, du denkst, weil sie wahrscheinlich selber noch nicht wissen, welche Region das sein soll. Du denkst dir, ja, toll. Jetzt nur, um das anzukündigen, hättest du es auch lassen können. Gell? Das stimmt, um den Fans das zu geben. Und sie haben natürlich ihre ganzen Skyrim-Ding, was auch ein Meme regelrecht war, wo sie dann Skyrim nochmal in VR rausgebracht haben, nochmal für die Konsole und für jenes. Gell? Das haben sie selbst nochmal auf die Schippe genommen. Okay. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch, aber eigentlich war es auf... War es total unnötig, weißt du, wie sie dann auch gesagt haben, Skyrim, der Alexa-Game oder was weiß ich. Und da haben sie dann hier die Alexa gehabt von Amazon, die hat immer nur erzählt, was gerade los ist, so ungefähr. Ja. Du hast noch so und so viel Zeug und bababababab und das passiert gerade. Was, Alexa? Oder dann als Pager-Game oder am Kühlschrank. Und ach, haben sie halt nochmal so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ich fand es ganz sympathisch, aber eigentlich war es bescheuert, das jetzt nochmal aufzugreifen, gell. Ja, ja. Wo sie selbst eigentlich schon so verbockt haben vor langer Zeit. Dann haben sie noch Starfield angekündigt, was so ein Science-Fiction-Rollenspiel, nehme ich an, werden wird wohl, was fast genauso war. Wo du auch nur von außen einen Planeten siehst, da vorne ein Satellit, der ein bisschen wie ein Stern aussieht, so, also mit so Zacken dran, ja, und der dann so einen Lichtsprung macht im Endeffekt. Okay. Und dann steht da Starfield. Geil. Dann wird das Logo animiert, so ungefähr noch so ein bisschen. Gell? Und schade. Denkst du, ja, okay, schön, also das kommt und das ist eine Entwicklung, aber pff, das sagt mir jetzt alles und nichts. Ja. Genauso war Elder Scrolls 6 im Prinzip. Also, das fand ich mega schwach. Ja, schade. Ja. Aber pff, trotzdem werden wir es spielen, Peter. Ja, klar, klar. Also, sicher. Aber komm, Bethesda ist halt auch so eine Macht, manchmal, muss eine ich Macht. Sagen. Ja, ist eine Macht. Es klingt blöd, aber es ist halt, von denen spielt man die Sachen. Sicher sind die meisten super glitchy, bei manchen Dingen, da passieren die ulkigsten Sachen, aber das macht auch ein bisschen Charme aus, ja. Mhm. Wenn dann nicht bei Skyrim euch irgendwo jemand gegen die Wand ballert oder also durch die Wand ballert oder so, der Drachen bleibt irgendwo stecken oder so, das ist halt einfach, das gehört dazu, ja. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Mhm. Das finde ich macht auch den Charme ein bisschen aus. Ja. Ich fand es nur ein bisschen schwach, weil sie das so angekündigt haben, ja, unsere erste neue IP seit 25 Jahren. Und dann kommt dieser kurze Teaser und dann denkst du, ja, aber vielleicht wird es halt wirklich geil. Ich möchte halt gerne mal eine Weltraum-Handelssimulation haben, die wirklich schön ist. Wo du halt wirklich... Das hat mir so ein bisschen bei No Man's Sky gefallen, muss ich sagen. Ich fand ja No Man's Sky gar nicht so scheiße. Ich war auch nicht, muss ich sagen, gehypt davon, also von den Ambitionen, die sie ursprünglich versprochen haben. Das war ja so ein typischer Fall von, wir versprechen das und das und dann zum Release ist halt nichts, so gut wie nichts drin. Ja, aber mir hat es halt einfach trotzdem gefallen. Ich weiß es, ich kann nicht sagen, warum. Mir hat dieses gefallen, dieses Planeten erforschen, Ressourcen abbauen, mein Raumschiff aufzubessern, meinen Anzug aufzubessern, meine Abbauwaffe aufzubessern, das reicht mir schon. Weißt du, dabei hörst du einen schönen Podcast und da ist Ruhe. Ja? Damit bin ich zufrieden. Das ist einfach so. Das ist, mehr brauche ich nicht. Du bist halt im Herzen auch Farmer. Ja. Die Farmer. aber wo Alexa, wo du das gerade sagst, es fiel mir noch was ein. Es gibt jetzt in den USA, wird jetzt bald gelauncht, eine Alexa-App, wo du sagst, Alexa, empfiehl mir mein nächstes Stephen King Buch, dann stell die dir Fragen, dann stellt Alexa dir Fragen und anhand dieser Fragen, oh Gott, deine Antworten, empfiehlt die dir das nächste Stephen King Buch, was du lesen sollst. Okay. Und ich habe ja, dadurch, dass ich Stephen King ja abonniert habe, der betreut sein, das merkst du halt, der über 70-jährige Mann oder 70, knapp 70-jährige Mann, 68 ist er, glaube ich, 69, 70, 70 ist er geworden dieses Jahr. Mhm. Du merkst, der macht seinen Account selber. Und das ist halt einfach geil. Also da hat kein Social Media Berater dahinter sitzen. Du merkst, der macht seine Posts selber. Das gibt es nur noch selten. Und das ist halt auch super nice. Und hat er gesagt, hier demnächst Alexa-App empfiehlt mir mein nächstes Stephen King Buch. Super geil. Und damit hätte ich auch heute wieder Stephen King untergebracht. Das ist echt dein Masterplan, gell? Du hast es ja noch nicht gehört. Ich habe gestern die zwei Folgen geschnitten und habe so ein bisschen, kann da ja jetzt so, ihr habt das schon gehört, kann da ja jetzt drüber erzählen und dir auch darüber erzählen. Ich habe am Ende der ersten Folge, Entschuldigung, ich muss gerade aufschauen, wie sauer, in mir gärt's. Und da ist... Wo war ich jetzt? Ach ja, Folgen geschnitten. Und da habe ich am Ende der ersten, habe einen Cut gesetzt, bei 4,5 Stunden ungefähr. 4,5 Stunden habe ich den ersten Cut gesetzt und dann habe ich epische Musik drunter gespielt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, was wird passieren und so weiter, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. So, Ende. Und dann habe ich die neue Folge, unser Intro, und habe ich das von Priscillas Song, nur das Intro, das ja. Instrumental. Ihr, die mich begleitet auf meiner Reise. Und so weiter. Und dann bin ich, ist das alles wahr? Oder vielleicht nicht? Oder doch? Bin ich vielleicht in einem schlechten Stephen King-Roman? Und damit habe ich wieder Stephen King untergebracht. Du musst ja das dann anhören. Das ist gut. Ich habe jetzt auch was nochmal 2-3 Minütchen am Schluss nochmal reingesprochen dann. Habe ich nochmal aufgenommen. Und quasi nochmal so 1-2 Gedanken zur letzten Aufnahmesession nochmal dagelassen. Und ja, also es wird geil, freut euch. Ihr habt es ja schon gehört. Peter, freu du dich auch. Das wird nice. Das wird richtig nice. Ich freue mich auch schon wieder drauf, das nochmal anzuhören. Ja, ich mich auch. Mir ging das auch so nach der letzten Folge. Also irgendwie waren wir sehr platt. Ja, so, richtig platt. Gedanklich ging da nicht mehr viel, aber trotzdem so Tage danach habe ich dann immer so noch so drüber nachgedacht, so. Was hattest du teilweise ganz anders geplant oder so Sachen? Ja. Also so Dinge, die sich teilweise ganz anders entwickelt hatten, als ich es mir dachte. Ja. Das ist immer das Interessante. So. Ja. Hast du es nochmal gehört? Nee, noch nicht. Nee. Gut. Ja, weil du hörst ja gerne immer nochmal die Rohfassung, gell? Ja. Weil ich das ja nun immer auf dem Gerät habe. Der Gerät nimmt alles auf, wird nie müde. Ja. Ich höre es mir auf jeden Fall nochmal an. Ich bin sehr gespannt, aber ich, ja, da werde ich erst warten, bis es online ist. Hörst du bei unserem Podcast an, das ist geiler. Das denke ich mir gerade auch so. Freue ich mich schon drauf. Herrlich. Super geil. Und vor allen Dingen, wir spielen 4,5 Stunden. Und ich habe noch nicht mal die ersten Steine. Ja, genau, das war nämlich das Krasse, ne? Ja. Das ist mir mal aufgefallen. Da gehe ich. Ich habe quasi da den Cut gesetzt, wo ich nochmal in... kurz bevor ich in der Küche arbeiten gehe, wo ich nochmal das Waschpulver hole. Und dann gehe ich in die Küche. Schnitt. Epische Musik hat eingesetzt. Habe ich so einfaden lassen, so. Von Witcher, die. Ach ja. Die Füße! Füße! Da habe ich ein Stück weggeschnitten, weil ich das Füße nicht mit drin haben wollte. Die singt da irgendwas, aber ich verstehe aber Füße! Füße! Da kommt der Ding, da kommt diese Witcher-Mucke halt. Das ist der Quentin Tarantino-Song. Genau. Ja, stimmt. Der war gut. Der war nice, ey. Geil. Ach ja. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich. Ich freue mich drauf. Ich freue mich ja. Das nochmal zu hören. Ja, ich komme nochmal zur E3 zurück. Ja, Entschuldigung. Nochmal zurück. Und zwar, ich bin mit der E3 durch. Okay, ich habe nur noch ein Ding. Ja. Und das war mein absolutes Highlight. Okay, Tony Hawk's Pro Skater. Leider gar nicht. Ich muss mal die Hand wechseln. Ja. Also Robert hält mir hier die Stange quasi als Mikro. The Micro Cock. Und das absolute Highlight war für mich die Devolver-Pressekonferenz. Ja. Devolver ist ja so ein kleines Studio, die haben unter anderem so Sachen wie Broforce, Hotline Miami. Ja, soll ich es sagen. So, die haben keine schlechten Spiele, muss man sagen. Ja, muss man echt sagen. Ja. Eher so was den Indie-Bereich angeht, aber immer geilen Kram eigentlich. Ja. Also gute Qualität wirklich. Gibt's auch immer mal schöne Humble Bundles, Devolver Humble Bundles. Nur so als kleiner Tipp. Und bei denen ist echt das ist wie so ein Stand-Up-Programm, weil die nehmen diese ganze Mentalität so auf die Schippe einfach. Die, so waren, die waren letztes Jahr schon richtig nice. Und mit der Pressekonferenz. Ja, die habe ich leider nicht. Ich muss die mal alle nachholen. Ja. Diese ganzen Pressekonferenzen von Devolver. Und die kriegen das auch hin, am Ende wirklich dann nochmal so einen Cut zu setzen, wo du denkst, ey, du freust dich schon auf die nächste Pressekonferenz. Also ja, die machen wirklich einen Cliffhanger noch hinten raus und so Kram, wo du denkst, ey, das war jetzt so mega. Das haben sie halt gut verstanden, so. Die heben sich halt gut ab. Ja. Und die kritisieren einfach auch so geil, was gerade los ist, einfach in der ganzen Branche so. Ja. Unter anderem stellen sie dann ihr neues Projekt vor, den Lootbox Coin. Da bin ich zerbrochen. What can you buy with it? We absolutely have nothing. Wir haben keine Ahnung, gell? Super geil. Dann natürlich so diese Fragestellung immer noch so wie, als würden sie dir jetzt alle Fragen beantworten, eigentlich sagen sie gar nichts aus, gell? Nice. Was ist es wert? Keine Ahnung. Was kannst du damit kaufen? Wahrscheinlich gar nichts. Super nice. Haben sie irgendwas Geiles angekündigt? Sie haben irgendwas Geiles gezeigt? Was mir so richtig hängen geblieben ist, war My Friend Pedro. Ja. Also das My war. Friend Peter. Wow, you really look like a Pedro. Und das ist echt wieder ein Game. Das hat so einen Style-Faktor, so ein bisschen. Hotline Miami, ein bisschen mehr 3D-artig, so animiert, die Figur. Und du rennst quasi rum, wie in so einem John Woo-Film. Und mit zwei Knarren quasi. Der hat, glaube ich, einen Helm auf, die Figur. Und dann kannst du so überkreuzen, die Waffen, und bam, bam, bam, und knallst dich da eigentlich quer durch die Level durch. Und kannst halt so richtig geile, stylische Aktionen machen. Also allein, was die zeigen in diesem kurzen Trailer, denkst du, Alter, was kommt denn da noch? Unter anderem wirft er halt eine Bratpfanne hoch, ist unten in einem, quasi im Untergeschoss, und oben links und rechts stehen die Typen quasi. Und du kannst nur in der Mitte hochkommen. Okay. Wo du quasi in der, wo sie dich direkt in der Zwille hätten quasi, gell, in der Zange. In der Zwille. In der Zwille. Ja. Matthias Zwille. Und, jedenfalls wirft er dann eine Bratpfanne hoch und schießt einfach nach oben auf diese Bratpfanne. Und die Projektile reflektieren eben nach links und rechts und knallt die Typen so damit ab. Okay, geil. Und solche Aktionen hast du da, oder wo er mit dem Skateboard da durch die Level fährt, wie bei Tony Hawk's Pro Skater, und knallt die Typen ab, macht dabei noch Tricks und sowas. Geil. Da haust du dich einfach nur weg, ey. Also, sehr interessant. Dann hatten sie noch so ein Spiel, das nannte sich Scum. Ja. Was so ein bisschen Battle Royale anscheinend wieder macht, genau. Ja. Und wo sie aber auch wieder so ihren eigenen Touch dabei hatten, wo sie wieder so ein paar witzige Ideen hatten mit Mechs und sowas noch mit reinzubasteln, und das wurde natürlich dann auch wieder sehr übertrieben. Und der Mech hatte dann noch unterm Fuß ein Smiley, und das haben sie dann auch entsprechend kommentiert, was extrem witzig war. Also das wird, glaube ich, ein sehr abgedrehtes Game, aber ich glaube auch sehr, sehr lustig. Also wirst du viele lustige Kills einfach auch machen können. Das ist ja immer so, das haben die so ein bisschen in ihren Games immer drin. So einen schwarzen Humor, so ein bisschen, gell, so, also, du knallst die Leute nicht nur ab, sondern du machst es noch stylisch, oder, wenn du es besonders cool machst, kriegst du extra Punkte oder sowas, gell, und was immer so ein bisschen, Was sagst denn du eigentlich zu dem Pokéball? Ich dachte, was soll das Ding kosten? Ich hab's schon mal gehört, 50 Euro. 50 Mücken, ja. Aber ich denke mal, den werde ich mir auch kaufen müssen. Also, das hab ich mir echt gedacht, als ich das gesehen habe. Weil du den kaufst, weil du da das Mew dazu kriegst. Da ist das Mew drin, wenn du den kaufst. Ach ja. Ja. Das ist halt auch clever, gell? Ne? Das ist clever, ein legendäres Pokémon da reinzumachen und das dann zu, als quasi noch als Kaufanreiz. Bei mir hat das funktioniert zum Beispiel. Mhm. Ich finde den Preis eben ganz schön überzogen für das Ding. Ja, da musst du mal überlegen. Vor allen Dingen wird es da noch Engpässe geben wie Sau, denke ich mal. Die Idee finde ich nicht schlecht. Da wird es auch Engpässe geben. Mhm. Ich habe meinen Pokémon Go Plus damals habe ich auch für 50 Euro gekauft, obwohl das jetzt für 35 wieder gibt, weil der Lieferengpass groß war. Mhm. Ja, also es ist halt immer... Ich finde auch ganz merkwürdig die Cover-Optik. Hast du die mal geguckt? Hab ich noch nicht gesehen, ne. Du musst... Also das ist so ganz irgendwie ganz untypisch. Das ist einfach nur... Du weißt ja, wie Pokémon-Covers aussehen. Und die sehen halt einfach anders. Wie soll ich denn das beschreiben? Die sehen so, da steht einfach nur Evoli und Pikachu sitzen da auf einer Wiese, aber das sieht so komisch aus. Mhm, hab ich noch gar nicht gesehen, ne. Sieht nicht so richtig nach Pokémon aus. Das Cover sieht einfach merkwürdig aus. Muss ich wirklich sagen. Also es ist... Hier, guck mal. So. Das sieht aber aus nach so einem Kinderspiel. Ja, ja, das sieht halt aus, als wäre das irgendwie fake. So, hm. Wie von so einer, wie wenn du früher in irgendwelchen Flohmärkten gefälschte Pokémon-Karten gekauft hast. Ja, genau. Hast. So sieht das aus. Finde ich irgendwie ganz schön merkwürdig. Sieht ein bisschen aus wie Pokémon Tamagotchi. Hier, nehme ich mit. Es wird viel passieren. Ich werde für immer dein Freund sein. Ja. Ja, Ach, ich weiß auch nicht. Naja, ich werde es trotzdem kaufen. Ich sag dann, gebt dann ein umfassendes Review bei uns auf unserem Channel. Mhm. Channel. Channel. Like, subscribe und Abo! Gehen wir auf den Rückweg noch zu Deadpool oder was? Können wir machen. Ich habe ihn schon gesehen. Jetzt nur in 2D. Ich habe Solo noch nicht gesehen. Solo? Aber wir fahren gerade an dem Kino vorbei, muss man dazu sagen. Solo? Ich habe Solo auch noch nicht gesehen. Es reizt mich auch nicht wirklich. Matthias Wille geht heute auch zu Solo. Ne, gestern war der bei Solo. Da ist er quasi Solo zu Solo gegangen. Solo zu Solo. Ich habe auch schon überlegt, in Solo alleine zu gehen und dann ein Foto zu machen. Noch nie hat ein Filmtitel so gut mit meiner derzeitigen Situation gepasst. Nee, ich war aber im Kino, das passt gerade. Ja. Ich mache mal gleich einen Übergang. Ich war ey, wir Kino. Sind halt die Übergangskins. Heute läuft's, gell? Wir sind richtig im Flow. Man merkt, wir haben Urlaub. Das ist halt. Da kann man sich Gedanken machen über Übergänge. Genau. Ich war bei Jurassic World. Ja? War ich, ne? Den möchte ich gerne sehen. Hab den gesehen. Und, was kann man sagen, ohne zu viel zu spoilern. Man hat im ersten Teil natürlich schon so eine Tendenz mitbekommen, in welche Richtung das Ganze jetzt driftet, das ganze Franchise. Ja. Franchise. Also ein bisschen eine Richtung, die mir auch nicht so gefällt, muss ich sagen. Also warum sie das in so eine Richtung drehen. Ja, es gibt natürlich viele Referenzen im Film so an die Ursprungsteile. Ja. Es gibt natürlich wieder Szenen, wo du einen T-Rex hast, der da steht und mal brüllt und sowas. Gell? Ja, genauso wie ich gerade. Dann hast du wirklich so... Du musst es so adappen, so. So musst du so drüber machen. Das ist wirklich so sehen, wo du denkst, das könnte jetzt 1:1 Jurassic Park sein, gell? Ja. Er fängt interessanterweise mit einer relativ düsteren Note an, sag ich mal. Also war ich überrascht, dass er auch diesen Score nicht am Anfang gleich so einsetzt. So verbossen, und so, ja. So, jetzt geht's los, jetzt kommt wieder Jurassic World. Das haben sie am ersten Teil gemacht. Als sie diesen Park neu hatten, da ging das ja gleich los mit. Ich fand das aber... Und da hab ich auch Gänsehaut gehabt, muss ich sagen. Ich mag den trotzdem, den Jurassic World. Mhm. Finde ich trotzdem cool. Nee, scheiße war jetzt auch nicht. Der zweite ist auch nicht scheiße. Es gibt eben so ein paar Sachen. Also der Anfang, das erste Drittel, fast die erste Hälfte, hat mir super gut gefallen. Da ist auch mega Action. Erzähl nicht so viel. Ich überlege gerade, ob ich am Montag bis Mittwoch ins Kino gehe. Okay, gut. Mhm. Also, ich will jetzt auch nicht zu viel drüber sagen. Also mir hat er gut gefallen. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, wo du denkst, pff, das Ding ist, das bei dir... Die sind einfach so bescheuert, einfach wo du denkst, okay. Ja, das sind die typischen Sachen. Aber das hast du immer. Okay. Aber prinzipiell hat er mir gut gefallen. Also ich habe echt gedacht, dass das wird vielleicht ein bisschen Grütze jetzt, also dass es scheiße machen. Man hat ein bisschen das Gefühl, es geht so in eine ähnliche Richtung wie der original zweite Teil von der ersten Trilogie. So. Ja. Weil du hast auch, also wenn der Film schon das verlassene, nee, vergessene Königreich heißt und der zweite Film hieß Die vergessene Welt... merkst du schon, da sind so Parallelen auch wieder da, gell? Ja. Und ähnliche Parallelen hast du auch einfach im Film auch. Wie groß ist denn der Anteil von Ian Malcolm? Ganz, ganz wenig. Ganz schade. Wenig. Schade. Hätten sie mal ein bisschen, weniger bei diesem abgefuckten zweiten Teil von Independence Day, verstehst du? Aber lieber mal ein bisschen mehr da. Ich mag Jeff Goldblum, aber der hat leider in letzter Zeit nicht so geilen Scheiß gebracht. Also den haben sie. Ich liebe die Fliege. Mh. Die Brandl-Fliege und Jurassic Park 1 und 2. Ich mag den. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Aber irgendwie in letzter Zeit war nicht so nice. Obwohl ich so scheiße war, Independence Day auch nicht. Ich bin in Independence Day nicht so involviert, muss man dazu sagen. Mh. Ich fand den unterhaltsam. Ich war da sogar im Kino. Mit Matthew Zwille. Ach ja. Und mal sehen. Ja, ich will, wie gesagt, ich überlege jetzt die Woche dann zu gehen, mir den anzugucken. Hm. Nächste Woche quasi. Habe ich Bock drauf. Also ist gut. Ja. Kann man sagen. Das ist jetzt nicht der überragende Film, aber ich denke mal, das kann man sich schon denken. Also es ist. Ja. Apropos überragender Film. Mhm. Ich hab gestern einen Film geguckt, ein Netflix Original mit Martin Freeman, der einen Hobbit gespielt hat und Dr. Watson bei Sherlock Holmes, bei Cumberbatch. Mhm. Sherlock, kennst du das? Vom Hörensagen. Das müssen wir auch mal gucken. Das müssen wir auch mal besprechen. Mhm. Ja, das müssen wir besprechen, Junge. Hab ich schon viel gehört. Ich bin nämlich riesiger Sherlock Holmes Fan im Allgemeinen. Das wäre für mich ein Thema. Ist aber nicht so lang, habe ich schon gehört. Also die Folgen sind schon lang. Ja, das ist die halt gehen dann immer mal über eine Stunde oder sowas. Das ist immer 90 Minuten ungefähr. Aber die sind überschaubar, die Staffeln. Ja, und die sind schon einfach gesehen, gut. Es ist einfach nicer Scheiß. Mhm. Und es ist halt bei Dingsbums drin. Netflix. Netflix. Netflix. Und ja, und zwar hieß der Cargo. Und zwar war das wieder so ein, ich dachte erst, ach, den gucken wir uns trotzdem mal an, ein von Pandemie überzogenes Australien. Das fand ich mal interessant, war mal ein anderes Setting. Da war der im Outback mit seiner Frau und seiner Tochter. Und da ist eine Pandemie ausgebrochen. Mhm. Also, sag mal so, wie es ist, Zombies. Zombies, bloß ein bisschen anders. Mhm. Ein paar andere Symptome. Und nicht urban, wie man sich denken könnte, sondern wirklich Outback. Also Survival-mäßig, Essen suchen und so ein Kram. Und sehr interessant. Also ich möchte nichts verraten, der ist wirklich eine Empfehlung wert. Und am besten auch nicht den Trailer gucken. Okay. Weil im Trailer war schon ein wichtiges Detail drin, wo dann meine Frau sagte, na das und das ist doch... und ich, was? Danke fürs Spoilern. Ich sage, hä, woher willst du das jetzt wissen? Es war doch im Trailer. Ich sage, ey, da habe ich jetzt aber wirklich nicht so drauf geachtet. Also guck den Trailer nicht an. Cargo, wirklich gut gemacht, interessant. Was ist mit dir los, Junge? Und kann man sich echt mal reinziehen. Macht Spaß, ist relativ lang auch. Also ein und eine Dreiviertelstunde, also kann man nicht meckern. Ist auch, hat auch schön Suspense teilweise. Mhm. Und ist halt so in mancher Hinsicht ein Stino-Zombie-Film, aber in mancher Hinsicht macht er auch wieder was ganz interessant anderes. So. Okay. Ganz cool gemacht. Ja. Na, kann man sich mal reinziehen. So, nächstes Thema, Peter. Hast du noch was? Ich überlege gerade. Ach so, ja, ich habe noch zum heutigen Thema noch ein, zwei Sachen. Okay, dann habe ich aber noch vorher noch ein anderes Thema. Und zwar meine Reise nach Hamburg. Wollte ich noch mal was dazu erzählen. Also ich war in Hamburg mit dem ICE erster Klasse gefahren, wie sich das gehört. Geil. Meine, muss ich mal was gegönnt zum ersten Hochzeitstag quasi. Denn ich habe mit Freunden und habe ich für meine Frau, die hat um Weihnachten Geburtstag, 25.12., die Freunde haben ein bisschen Geld gegeben, die haben mich gefragt, ob ich dazu, zu dem Geschenk, zu den Mary Poppins Karten fürs Musical, da Geld dazu geben würde, quasi meine Karte bezahlen würde. Mhm. Da habe ich gesagt, na klar, mach mal, gib mir das Geld. So, ich gucke, Termin geguckt, mach mal. Gut, scheiße. Montag ist der billigste Tag, ist immer so bei Musicals. 54 Euro die Karte. Ganz hinten sitzen. Eieiei. Gut. Das sind Preise, ey. Scheiß drauf. Mhm. Bezahlst das Dreifache pro Karte und sitzt in der zweiten Reihe. So, fertig. Scheiß drauf. Geburtstagsgeschenk, ja, erster Hochzeitstag. Kack drauf. Einfach gemacht. Airbnb-Hütte gemietet. Eine schöne Loftwohnung direkt an den Kanal. Also, es war richtig nice. Dafür war mal 350 Euro für drei Nächte. Mhm. Also es war teurer Spaß, aber jetzt kommt's. Passt auf. Man muss dazu sagen, unsere ganzen Nebenkosten hat unsere Steuerrückzahlung bezahlt. Ja, es ist, wir haben quasi kein Geld dort ausgegeben. Das haben wir alles von dem Steuergeld quasi genommen. Kann man machen, ist in Ordnung. Da hat sich's doch gelohnt. Und ich habe richtig viel Pokémon Go gespielt. Richtig viel. Also unnormal. Ich hatte direkt, wenn ich im Bett lag, war ich an einem Pokestop. Mhm. Und da habe ich immer die ganze Zeit so Lokmodule reingeschmissen und habe dann immer an einem Tag habe ich nachts bis um 2 Lokmodule geschmissen. ja, also wie war's? Woran hattet ihr gelegen? Wir sind angekommen. Und natürlich für uns, also für mich, ist es immer wieder Clash. Ja? Mhm. Wenn du in eine Millionenstadt kommst, 1,7 Millionen. Und das ist halt immer, das klingt jetzt rassistisch und gemein. Wir kommen aus einer 19.000 Einwohnerstadt. Du wirst angesprochen von augenscheinlich, also von Deutschen, Punkt, weil die Deutsch sprechen perfekt, wohnen hier schon seit Jahren, sind wahrscheinlich hier geboren, fertig. Haben aber das Äußere von, also sehen anders aus, sagen wir mal. Also wie soll man das jetzt politisch korrekt ausdrücken? Ja. Und das ist komisch, das ist befremdlich, weil wir haben in unserer Region halt viele Flüchtlinge, aber die sprechen halt nicht Deutsch. So. Und halt auch nicht akzentfrei, so wenn überhaupt. Ja. Und das ist halt irgendwie immer komisch. Und da habe ich mich sogar erwischt, dass ich mit einem dann Englisch gesprochen habe, obwohl der perfekt mich auf Deutsch angesprochen hat. Ich dachte, oh, jetzt warst du aber ein kleiner unterschwelliger Rassist. Hm. Das hat mir auch richtig leid getan, das kotzt mich rübes an. Und diese ganzen Leute und so, das ist immer erstmal ein bisschen befremdlich und dann gewöhnt man sich innerhalb von 2 Stunden gewöhnt man sich an den ganzen Trubel. Hm. Dadurch, dass, und es wird auch nie ruhig dort, so, dass immer irgendwelche Baustellen, immer irgendwelche Leute, ist halt normal. Ja, das ist. Und am nächsten Tag waren wir dann halt schön bei Mary Poppins. Ich sitze da drinnen, 2. Reihe, sehe dieses wunderschöne. Ich weiß nicht, ob du so meinen Status immer mal überprüft hast. Ja, ich habe immer bei Facebook. Ich habe das so ein bisschen wie Social Media, habe ich das ein bisschen angehabt. War das mal meine Social Media Reise. Und ich sitze da und das geht auf. Vor mir im Orchestergraben spielt das Orchester, fängt das Orchester an. Fängt mit der Melodie von Jim Chimney an. So, ich rieche Gänsehaut. Und ich habe genau gewusst, es ging 3 Stunden. Richtig nice. Ey, Bühne, unnormal. Kostüme, unnormal. Da war ein, da kam unnormal. Ja, da kam auf einmal ein, aus von hinten ein Haus raus. Ein Haus, ein richtiges begehbares Haus. Das kam raus, hat das Dachgeschoss dabei aufgeklappt. Da wurden parallel an der Seite wurde Mobiliar reingeschoben. Das ging alles so in einem Rutsch. Das war alles hundertprozentig on point fucking getimed. Krass. Die haben gesungen. Wahnsinn. Da waren 2 Kinder dabei. Da dachte ich mir, ey, nice. Richtig nice. Die Kinder haben gesungen. Die Kinder haben getanzt. Die haben alles gemacht. Die hatten richtig viel Redeanteil, weil das Jane und Michael Banks sind. Das sind mit Hauptfiguren. Das sind die Kinder, um die sich Mary Poppins kümmert. Mary Poppins ist geflogen, die hing an Drahtseilen, ja, die kam so richtig, wie du es dir vorstellst, wie im Film kam die reingeflogen, kam dann, ist dann auch über, am Schluss über die Menge drüber, also über, durch den Zuschauerbereich, drüber weggeflogen und ist weggeflogen. Ja, das ist stark. Unnormal. Und dann kam mein persönliches Waterloo, meine Nemesis, Feed the Birds. Okay, ja. Und ich habe geheult. Ich habe geweint wie ein Schlosshund. Ich saß da und musste mir die Tränen wegwischen. Das war so toll. Das war absolut krass. Und jeder Cent an diesen 150-Euro-Karten war einfach nur wert. Das war es wert. Ey, das ist, ich hätte es Doppelte bezahlt dafür. Ohne Scheiß. Das ist dann toll. Das ist diese Ausstattung, die Beleuchtung. Dieses. Ich weiß nicht, ob du den Film jetzt genau kennst. Also, man muss dazu sagen. Leider nicht so. Leider nein. Man muss dazu sagen, dass es gibt bestimmte Elemente wie die Taubenfrau, bestimmte Lieder, Melodien sind aus dem Film vorhanden, aber die Geschichte verläuft ein bisschen anders, ja, und das fand ich so, das war so frisch, weißt du, das ist so nicht 1:1 der Film, das ist so frisch gewesen, das war wirklich toll. Neue Musik, die sich wirklich gut eingefügt hat ins bestehende Werk der Sherman Brothers, einfach nur ganz, ganz stark. Also es war wirklich richtig gut. Also ich habe 3 Stunden richtig Spaß gehabt. Also es war dazwischen noch eine Pause, war richtig großes Kino. Also es war richtig nice. Und was auch ganz interessant war, der den Bird gespielt hat, die haben den dann angeleint und dann ist der an der Seite von der Bühne, an der Bühnenkante hochgelaufen, so, Okay. Hm? Hat sich dann rumgedreht und ist so an der Decke lang gelaufen. Ach was. Also kopfüber, oben an der Decke lang gelaufen, ist auf der anderen Seite wieder runtergelaufen. Krass. Ich dachte mir, Alter, jetzt geht's aber richtig los. Es war richtig toll. Toll getanzt. Ich mag ja so einen Scheiß eigentlich nicht. Aber getanzt, gesungen, erzählt, es war rührend. Man hat alle gut verstanden. Also es waren noch Engländer dabei, es war eine Holländerin dabei. Man kann das ja alles lesen, wer da so mitspielt. Mhm. Ich war wunschlos glücklich. Ich war wunschlos glücklich. Ich bin da raus und habe mir gedacht, ich will morgen nochmal rein. Das war einfach toll. Das war so krass. Ja, das ist schön. Das hat sich auch voll abgeholt. Es hat mich richtig abgeholt. Wenn du da sitzt und heulst, dann holt dich das voll ab. Mhm. Das war so schön. Und das war, die haben dieses Taubenfrau-Lied, also das Fütter, die für Feed the Birds, haben die quasi als Zwiegespräch gemacht. Ne? Da war so eine richtig, da hat die Taubenfrau gesungen und Mary Poppins halt. Eigentlich singt das im Original nur Mary Poppins und die Taubenfrau, die hat so toll gesungen und alles und es war so gefühlvoll. Und dieses Orchester und diese Musiker, ey, das war alles on point. Das waren solche Profis, mhm. Unnormal. Ist ja klar, dass sie da nur Profis ranlassen an sowas. Aber also sowas war unnormal. Unnormal. Also Leute, ich glaube, wenn ihr irgend so eine Leidenschaft habt, sei es, wenn ihr König der Löwen richtig feiert, gibt es ja auch ein Musical. Oder es gab ein Rocky-Musical. Oder was gibt es noch? Der Glöckner von Notre Dame. Das wäre auch noch so ein Ding, was ich mir reinziehen würde. Weil der Film war auch, den Film liebe ich auch. Peter guckt und sucht unseren Ausgangspunkt. Ich gucke gerade, ob wir bis ranfahren können. Ja. Ja. Hier vorne ist ein Parkplatz, da kann man zur Not auch parken. Genau. Und einfach nur stark. Einfach nur stark. Dann haben wir noch ein bisschen Sightseeing gemacht und dann war es das eigentlich. Wow. Ja, das klingt doch richtig gut. Das sieht vielversprechend hier auch aus, muss ich mal sagen. Hm? Habe ich mir gerade auch so gedacht. Okay. So. Nice. Also, Peter, geil. Wenn du mal die Möglichkeit hast, zieh dir sowas mal rein. Wenn ich eventuell bei Club 19 den Besuch bei den Rocket Beans gewinne, dann fahren wir da zusammen hin, Peter. Ja, gerne auch. Und dann musst du aber auch mit mir zu Mary Poppins nochmal gehen. Gleich mit kombiniert. Ja, also ich würde da schon mindestens 3 Nächte machen, dass du 2 Tage effektiv hast. So, ich war auch in St. Pauli, Reeperbahn und so. Also ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. So. Planten und Blumen und so. Der berühmte Park. Ich bin am berühmten, wie ist das? Atlantic Hotel vorbeigefahren, wo Udo Lindenberg bis heute wohnt. Und so. Das ist auch ein Typ, ey. Vor allen Dingen, der wohnt seit 95 da in einem Hotel. Das müsst ihr dir mal überlegen. Die Kohle, gell? Ja. Ja, gut, ey, wir sind durch den Stadtteil durchgefahren, da waren die Quadratmeterpreise für eine Wohnung bei 19.000 Euro. Quadratmeterpreise. Ach nee. Wohnmieten für eine 2,5-Zimmer-Wohnung von 2.500 Euro kalt. Also, wo du dir denkst, hui. Oh, wenn du sowas hörst, ey. Ja, soll ich sowas leisten, auch, gell? Es ist auch eine schöne Stadt eigentlich. Und es hat auch einen interessanten London-Charme. Mhm. So dieser eine Stadtteil, der hat so einen London-Charme. Also ist wirklich toll. Damit wäre ich jetzt mit Hamburg durch. Also man hat richtig gemerkt, du hast jetzt richtig geschwärmt, ey. Dieses Musical war einfach der Hammer, ey. Ich würde es mir auf jeden Fall auch mal angucken. Also das Geile ist, das Musical, du musst da einmal durch den Hafen fahren, weil das ist auf einer Insel. Du kannst, die sind auf so einer kleineren Insel, dieser Dinger. Ja, das ist ja bei König der Löwen auch so, gell? Genau, das steht direkt daneben. Ach so. Das sind zwei verschiedene Theater quasi, gehört zur selben Firma und die sind direkt nebeneinander. Du kannst das vom Hafen, also von... Vom Festland. Naja, vom Festland, ja, kannst du das sehen. Ja, cool. Nice. Klingt interessant. Also mir ging das neulich auch mal durch den Kopf. Irgendwie so ein Musical hast du auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe noch nie... Das war mein erstes Musical, muss man dazu sagen. Ach so, ja. Das ist dann eher so, was mich so von den Socken haut, ey. Das ist natürlich dann krass, ey. Ich bin ja für Musicals auch immer zu haben, ey. Irgendwie warst du schon mal in einem Musical? Ja, ich war in Starlight Express. Das stelle ich mir auch nice vor. Da war ich gleich zwei oder dreimal sogar, also als Kind viel eben. Ja. Mit den Eltern, glaube ich, zweimal und dann nochmal mit der Schule. Wo ich dann schon alles kannte, wo ich die Lieder schon mitsingen konnte Starlight und sowas. Und Express. Das ist, du kennst ja. Ja, gerade, das ist aber so dieser typische Song, den jeder kennt. Gerade Starlight Express ist ja bei mir eben auch so ein Ding. Wir haben uns damals, gab's Kassetten, da konntest du dir das komplette Musical quasi mitnehmen, als Kassette. Ja. Oder war's CD? Nee, Kassette war's, glaube ich, noch. Dann war immer das Lustige, meine Großeltern haben 2 Stunden weggewohnt von uns. Ja. Und da sind wir immer hingefahren und genau 2 Stunden hat das Musical auch gedauert. Geil. Und dann ging das los, weißt du? Losgefahren, Kassette rein und dann hast du das komplette Musical durchgehört quasi. Ja. Zwischendurch Kassette gewendet. Und mitgesungen. Und weiter, gell? Ich glaube, es waren sogar 2 Kassetten, also 4 ja. Seiten hast du 3-mal gewendet. Und dann hast du das komplette Musical durchgehört und mitgesungen eben während der Fahrt. Und das hat immer Spaß gemacht. Ich kann mir das heute noch anhören. Also ich habe manchmal so richtig so Tage, da denke ich so, jetzt mal Starlight Express, weißt du? Okay. Und dann höre ich mir die Scheiße an und singe das mit oder wie so ein kleiner Junge und denke immer, musst du auch mal ein Cover machen. Ja, so geht's mir mit Glöckner von Notre Dame. Ich weiß nicht, ob du den Disney-Film davon gesehen hast, der ja durchaus ernst ist, durchaus bitter. Den gibt's zurzeit auch bei Netflix. Schau ihn dir mal an. Der ist musikalisch ganz stark, ganz episch, ganz epochal. Es spielt viel mit dieser, hat so viel so Kirchenmusikanleihen, aber so monumental groß. Mhm. Einfach stark, hat eigentlich eine richtig böse Prämisse, ja. Mhm. Warte mal, ich weiß, was in die Kasse. Und geht ja darum, dass das Quasimodo ja versteckt werden soll, weil der übelst gehänselt wird, wenn der rausgeht und so weiter und so fort. Ganz stark, guckst du mal an. Nächste Empfehlung. Das würde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, richtig nice. Also London ist ja auch so eine Festival-Hochburg, so eine Hochburg für Musicals. Und da gibt's ja wirklich alle möglichen Musicals. Mhm. Zum Beispiel ein Schweinchen namens Babe und so ein Kram. Also wirklich ganz schrägen Mist halt auch. Ne? Ja. Ich denke, da kann man sich auch nicht alles angucken von sowas, aber ist schon nice. Hat was. Gibt schon geilen Kram. Ich habe vor das letzte Musical, was ich gesehen habe, fällt mir gerade ein. Das war mal in Erfurt in der Alten Oper. Ja. Das ist glaube ich erst 2 oder 3 Jahre her. Und da lief The Rocky Horror Picture Show, ne? Und das war echt in diesem kleinen, relativ kleinen Saal, sage ich mal, gell, ja. Vergleichsweise. Das war mega, ey. Das hat mir so gut gefallen. Also ja. Die haben auch die Lieder da. Also der Film war mir ein Begriff und so, ich hatte das aber alles gar nicht mehr so im Hinterkopf, die Scores und sowas. Und die haben das so geil mit kleiner Band, auch hier mit E-Gitarre richtig schön ja. und alles, also richtig rockig auch, wie es eben dazu passt, natürlich auch zum Titel und zu dem ganzen Film und den Liedern. Die haben das so geil dargeboten mit einem kleinen Cast im Prinzip, gell? Und haben da was aufgeführt, also da echt, das Publikum hat mitgemacht und das Geile ist auch an diesem Musical, das wusste ich vorher auch nicht, da gibt's eben so ein Ritual oder so eine Tradition, dass man an gewissen Stellen Sachen reinschmeißt. Ja, das meine Mutter war da auch. Na? Hat sie mir erzählt. Ja. Das ist echt, ich fand das am Anfang total blöd. Ja. Aber das ist eigentlich so witzig, wenn das dann kommt und am Ende der Raum sah auch aus. Also unter anderem wirfst du mal, was war's denn? Ein Toast rein. Ja. Da gibt's eine Stelle, da gehen sie zum Essen und dann kommt ja der Typ rein und sagt dann ein Toast. Ja. Und dann Toast. Das ist aber geil. Das ist eigentlich genau mein Humor, weißt du. Fliegt von überall das Toastbrot durch den ganzen Saal. Das ist halt mega. Oder es gibt eine Stelle mit der Mumie, glaube ich. Ja. Genau, ja, mit der Mumie. Und dann werfen alle Klopapierrollen rein und sowas, gell. Geil. Danach der Saal, ich habe da nochmal ein Foto gemacht. Schön. Der Saal war voller Klopapierrollen, also das war echt ordentlich geklopappt. Ja, der Saal, ey, ohne Mist. Also wenn du schon immer mal ein Haus oder ein Theaterclub haben wolltest von innen, dann das ist die beste Möglichkeit. Oder dann gibt's glaube ich noch was mit einer Zeitung. Da musst du dir eine Zeitung, glaube ich, als Hut aufsetzen oder sowas. Ja. Also wenn es dann so um der Aliens geht. So, das ne, ist doch cool. Ich finde das nicht total witzig. Dann wird mal Wasser gespritzt und so Kram. Du kannst ja dir direkt auch so ein Bag vorher holen, also so eine Tasche holen, wo alles schon drin ist. Ja. Das durftest du dir, glaube ich, auch nicht selber mitbringen. So war das, glaube ich. Also ja. Da gibt's Leute, die bringen sich das schon selbst mit und dann sagen sie, nee, geht nicht, nur unser Zeug so ungefähr. Ja. Da war ich ja vielleicht doch schon mal in sowas Ähnliches wie in einem Musical. Ich war mal im DNT, In der kleine Horrorladen. Mhm. Kennst du das? Das sagt mir jetzt da nichts. Wird auch viel gesungen. Ich weiß nicht, ob das nur direkt ein Musical ist oder einfach nur ein Theaterstück mit viel Singen. Mhm. Da gab es mal eine Serie dazu, eine Kinderserie. Und zwar geht es da um eine Pflanze, um eine fleischfressende Pflanze, die lebendig wird. Und dann singt und so ein Kram. Und das war auch ganz cool. Da haben sie so einen Kleinwüchsigen gehabt, der aber richtig nice, rauchig gesungen hat. Der war richtig krass. Der hat quasi die Pflanze dargestellt. Da gab es die Pflanze auf der Bühne. So, die hat dann gespielt. Ja. Und da war dann so ein kleiner Typ, der hat den quasi gesungen. Der hat die Pflanze gesungen. Und das war auch richtig nice. Richtig schön rockig alles. War nice. Das fetzt. Kann man echt mal machen, ey. Ich finde demnächst die große Dorfschönheiten Musical. Der große Musical-Besuch. Ich dachte, Spezialgast Alexander Klaus, der uns dann berichtet, wie es war, Tarzan zu sein. Ich dachte schon, wir machen einen Podcast und singen die ganze Zeit. Ja, das wäre nice. Das wäre der Kracher und jeder sitzt mit einem Instrument da und jeder hat andere Melodien. Schon früh zu den Stufen sind baut. So. Da spielen wir dann verschiedene Musicals nach oder Songs daraus. Ich mach Starlight Express. Starlight Neue Express. Neue Folge. Die Dorfschönheiten sind jetzt da. Ich finde ja manchmal so ganz, ich finde ja geil, dass Böhmermann ja auch so ein riesiger Musical-Fan ist. Und, da lässt sich das ja nicht nehmen, ab und zu mal in seiner Folge so das eine oder andere Ding zu singen. Der ist auch der Kracher, ey. Hat ja mal was von Cats gesungen, wo er dann in eine Wanne Senf reingestiegen ist. Ich glaube, das war in der Wetten-Das-Folge. Apropos, Böhmermann hat die Strubbelpeter neu aufgelegt. Musst du mal gucken, in der ZDF-Mediathek. Mhm. Strubbelpeter, Dr. Böhmermanns Strubbelpeter. Richtig stark. Das fängt an in der Kita Rattennest. Mhm. Und da sind so verschiedenste... Rattennest? Da sind so verschiedenste Eltern. Ja. Also es passt so richtig gut auf unseren Beruf. Also ist richtig nice. Also davon auch noch mal eine Empfehlung. Da muss ich auch gerade noch mal an den Film Jurassic World denken. Da gibt's auch so Szenen quasi, also denk mal, das ist jetzt kein großer Spoiler, wo du wirklich noch mal hier Chris Pratt mit seinen Baby-Raptoren hast und sowas. Da hab ich auch gesagt, das ist so ein richtiger Dino-Gärtner. Geil. Da gibt's halt übelst geile Szenen, die auch so richtig schön charmant sind. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Also es gibt so ein paar Szenen, die sind richtig ernst, emotional durchgezogen. Also ob Freude oder es gibt auch eine richtige Szene, wo mir auch die Tränen fast gekommen sind. Als die Taubenfrau kam, oder? Im Jurassic Park. Jurassic World. Futter. Feed the Dinos. Zwei Penino. Nee, cool. Jetzt bin ich wieder ein bisschen abgekommen, sorry. Entschuldigung. Muss ich gerade dran denken. Strubbelpeter. Ich würde sagen, wir beenden jetzt dieses Thema und starten jetzt in das eigentliche Thema. Du wolltest noch was erzählen. Genau, noch zwei aktuelle Sachen dazu. Also, unser heutiges Thema ist Geocaching 2.0. Nein, also, ja, wir machen, könnte man echt so nennen, die Folge fällt mir gerade auf. Das passt eigentlich auch. Wir machen heute wieder einen kleinen Ausflug, gehen geocachen und heute machen wir das, ein Spezialcache, was ich beim letzten Mal schon so ein bisschen genau angedeutet hatte. Wir machen einen sogenannten Verigo-Cache. Dazu später mehr, also das erwähne ich dann nochmal ein bisschen, worum es da geht. Und das hatte ich beim letzten Mal schon so ein bisschen angekündigt, grob ein Videospiel, sag ich mal, spielen wir da, aber wir sind eben der Charakter. Ah, da mache ich nachher mal noch ein paar genauere Aussagen, wenn wir so dabei sind, denke ich mal, passt das besser. Ja. Ja, und jetzt momentan gibt es ein paar aktuelle Sachen noch aus der Szene, die ich noch fürs Vorgespräch habe eben. Ja. Vor kurzem gab es einen tragischen Fall. Es ist eine Frau umgekommen beim Geocachen. Echt? In Prag. Alter. In Prag, die sind in irgendwelchen Kanälen, gibt's Geocaches quasi, wo du in den Kanälen rumhüpst. Und es muss wohl ganz schönes Pisswetter gewesen sein. Und da kam aus dem Nichts eine Flutwelle. Alter, und hat die Leute erfasst quasi, gell? Oh, fuck. Und es müssen auch 4 Leute gewesen sein. 2 Leute haben es irgendwie geschafft. Die wurden glücklicherweise rausgespült quasi. Ja. Haben Schwein gehabt. Sie ist ertrunken quasi in dem Kanal. Und dann wird noch ein 4. Geocacher noch vermisst. Den sie noch nicht wiedergefunden haben, der sonst wohin gespürt werden muss, worden wo ist und vermutlich auch verstorben ist. Also da sind gerade noch, also nach letzter Information, ich glaube vorgestern habe ich es nochmal gehört, der MDR hat es auch berichtet, okay. Also habe ich auf Facebook gesehen, und wird wohl immer noch gesucht, der vierte. Also total krass. Und jetzt natürlich entsprechend, wie es dann eben immer ist, Behörden und so kündigen da jetzt umfangreiche Maßnahmen an und überprüfen da alle Geocaches, gerade die in den Kanälen sind und sowas, ja, auf Sicherheit und Kram und werden die entsprechend entfernen. Und komischerweise, wo der Bürgermeister oder Bezirksbürgermeister da, weiß ich jetzt nicht, da muss wohl auch Geocacher sein, witzigerweise, und hat es ja mit seiner Familie gemacht. Und der war natürlich auch entsprechend betroffen und hat gesagt, ja, wir werden das alles überprüfen und werden sehen, welche Caches da jetzt tatsächlich entfernt werden. Sogar. Ist ein bisschen schade, dass das so ein Fall sich jetzt wieder ereignet hat. Gell? Also es gab schon in der Vergangenheit Fälle, wo Leute gestorben sind beim Geocachen. Aber so ein Fall gab es noch nicht, meines Wissens, also dass eben in solchen Kanälen sowas passiert ist. Gut, kann man jetzt wieder argumentieren und sagen, ja, wenn man weiß, dass das Wetter nicht so geil ist, aber mit sowas rechnet man trotzdem nicht. Ja, muss man sagen. Ja, das ist ja auch. Also, wenn du auch danach gehst, kannst du dann halt auch bald gar nichts mehr machen. Weißt du, sowas ist halt, solche Natursachen sind halt unvorhergesehen. Ich weiß nicht, waren das Einheimische oder Touristen? Ich glaube Touristen. Gerade so weiß als Ortsunkundiger kannst du das ja auch nicht ganz so wissen, ey. Ich nehme an, es waren Touristen. Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, aber ich glaube es waren Touristen. Ja. Ist ein sehr tragischer Fall, ja. Ja, und noch was Freudiges aus der Szene. Ja. Gleich übergehen. Zack, bevor wir wieder in Trauercast kommen. Ja. Foto! Ja, was Freudiges ist momentan, jetzt war erst auch wieder ein Großevent quasi in Thüringen auf dem Boxberg. Genau, war vergangenes Wochenende auch, ne? Vom 8. bis 10. Ja. War das jetzt. Und ja, war ein schönes. Also warst du auch da auch, oder was? Ja, ich war dort, ne? Weil du warst ja auch noch im Vogtland vorher. Da war ich auch noch, ja. Ich habe jetzt in letzter Zeit zwei Groß-Events mitgenommen. Das erste im Vogtland war auf der Skisprungschanze in der Sparkassen-Arena Klingenthal. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war ein kostenloses Treffen sogar in der Größe. Das hat man ganz selten, dass sie das echt durch Sponsoreneinnahmen und Verkäufe von ihren Geocoins und was sie da alles verkaufen an Merchandise. Das sind ja meistens immer so Gedenk-Geocoins, ne? Genau, ja. Ja. Und damit haben die das komplett finanziert bekommen, quasi das Ding. Und du bist nur hingegangen ohne Eintritt. Also Fahrt hast du halt selbst in Kauf genommen und Übernachtung, wie du es geplant hast, je nachdem. Ja. Wir sind da spontan hingefahren, sag ich mal, und konntest direkt rein in diese Arena. Also schön, total krass. Und hast da auch ein riesen Gelände gehabt. Die haben sich extremen Aufwand gemacht. Über 40 Cacher haben da zusammen Caches gelegt. Also eine Riesenrunde auch um das Event, also wo du dann nebenbei auch viel zu tun hattest, sag ich mal, auch viel sehen konntest von der Umgebung. Also die haben sich da echt Mühe gegeben. Und jetzt am vergangenen Wochenende war das jetzt in Gera auf der ehemaligen Pferderennbahn, was mittlerweile ein sogenannter Lost Place ist eigentlich. Mhm. Also wird ja nicht mehr genutzt. Das verfällt immer mehr eigentlich, das Gelände. Und das Ding haben die echt da, also das ganze Orga-Team hat das ganze Gelände da aufgemöbelt und nochmal versucht, in gutes Licht zu rücken, sag ich mal, gell. So ein bisschen Frühjahrsputz gemacht und haben da echt. Ein bisschen Zito-mäßig. Genau, ne? Okay. Haben da echt das hinbekommen, das Ding da ordentlich herzurichten und auch ein schönes Event gemacht und mit Liveband und sowas. Da hast du zwar was bezahlt quasi an Eintritt. Ich glaube 10 Euro habe ich bezahlt im Vorverkauf. Abendkasse waren 12 Euro. Ja. Fand ich aber okay. Scheiß drauf. Du kriegst ja auch ein bisschen was geboten. Also. Das ist eine Veranstaltung, man hat einen ganzen Tag zu tun, man ist einen ganzen Tag fahren. Mhm. Man kann Für Hobbys kam, finde ich, tun 10 bis 12 Euro nicht weh. Nö, fand oder? Ich, also, fand ich vollkommen in Ordnung. Wer sich hier irgendwelche Geocache-Devices kauft für 300 Mücken oder so. Das nee, du kriegst da auch was geboten, sag ich mal. Ja. Gell? Das einzige Ärgerliche war ein bisschen das Catering. Das war aber, das haben sie ausgewählt quasi. Ja. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Das Großevent nannte sich Cachen im Bratwurstland. Ja. Und natürlich stand die Bratwurst im Fokus. Und dann gab's auf diesem Gelände ein Bratwurststand. Ui. So, das war ein bisschen, aber das war auch nicht das Riesengelände, muss man sagen. Also das war schon wirklich eine lange Theke, sag ich mal. Gell? Aber die Schlange war zwischendurch so lang, also die haben echt irgendwie diesen ganzen Ansturm nicht richtig gehandelt bekommen. Also schwierig. Wo du dann gemerkt hast, das war auch die große Kritik eigentlich an dem Ding. Also ich habe mich dann auch hingestellt, habe diese Schlange gesehen, habe gesagt, nee, kein Bock. Und da bin ich lieber zum Eisverkäufer gegangen, hab mir ein Eis geholt. Ja. Und hab gesagt, ich hätte gern Bratwurst-Eis mit Senfeis dazu. Und dann kam auch der gleich, also das war in dem ganzen Abend, das hat so ein bisschen, es war leider ein bisschen die Kehrseite von diesem ganzen Treffen, so, selbst dieser Eisverkäufer dann, oh, ich verstehe das nicht, gleich einen Frust abgelassen, obwohl das dem eigentlich egal sein konnte. Ja. Und er hat tatsächlich Eis für 80 Cent die Kugel verkauft. Oh, das habe ich auch das ewig aber nicht mehr guter gesehen. Preis, ey. Und auch leckeres Eis, da wirklich. Da wird wahrscheinlich guten Umsatz gemacht haben, weil die Schlange da ein bisschen schneller ging auch. Ja, ja, ne. Da standen dann auch viele Leute an, sag ich mal. Ja. Wir hatten Glück gerade, dass wir gerade da standen, als die Schlange kurz war. Aber es standen die meisten wirklich für die Bratwurst an. Das war ein bisschen ärgerlich, schade. Ja. Es hat ein bisschen den Eindruck getrübt, aber ich meine, es ging halt auch sechs Stunden oder das so, das Treffen. Erfahrungswerte, das kann man dann das nächste Mal besser machen. Ich meine, ey, wir sind Kinder, das ist perfekt. Und das sind ja meistens keine kommerziellen Leute. Ist ja auch, wird ja auch immer wieder betont, dass Geocaching kein kommerzielles, nicht kommerzialisiert werden soll. Genau. Und dass das halt von von Enthusiasten für Enthusiasten ist. Und da finde ich, das machen Leute, die machen das in ihrer Freizeit. Und da kann man, denke ich, über sowas hinwegsehen. Mhm. Also das ist, da kann man immer noch ein bisschen kulanter drüber hinwegschauen. Ja. Nee, die haben find wirklich, ich, die, also, ja, finde ich auch so. Meine Meinung. Ist meine Meinung. Die haben wirklich ein paar schöne Einfälle gehabt, wirklich, was so bestimmte Umsetzungen anging. Dadurch, dass das ein Abendsevent war, meistens fangen diese Großtreffen immer früh an, gehen dann bis Nachmittag oder frühen Abend. Und das fing erst 17 Uhr an. Das war quasi so angelegt, dass du über den Tag cachen kannst quasi und dann abends gehst du erst auf das Event. Und dann ging das bis 0 Uhr entsprechend. Okay. Also, schöne Idee. Das ist bestimmt auch nicht leicht, das mit verschiedensten Erlaubnissen und also so... So der Ordnungsamt und so ein Kram. Der große Vorteil war eben, das ist schön abgelegen da oben auf dem Boxberg. Ja. Du hast ja nicht viel, du hast ja eine Gaststätte daneben und der Rest ist Wald eigentlich, gell? Ja. Du hast dann noch ein paar Hütten oder so, wo du dich mal hinsetzen kannst, gell? Ja. Und entsprechend sah auch der Parkplatz aus. Der Parkplatz war im Prinzip eine Wiese, wie beim Festival, gell? Ja. Und mir hat's auch gut gefallen. Ich fand das cool gemacht. Das Gelände war relativ klein, überschaubar. Fand ich immer auch nicht schlecht. Also bei dieser Ski-Arena zum Beispiel im Vergleich war das so groß, da hat's das Gefühl, hier sind gar nicht so viele Leute, obwohl da auch 2000 Leute angekündigt waren, gell? Ja. Und da hat sich das auch so verlaufen. Und dort hast du dann eher gesehen, dass wirklich so Massen da sind. Also es waren auch 2000 Leute, die jetzt dort waren auf dem Treffen, gell? 2000 Geocacher. Und dann hatten sie auch was dabei, das hat mir gut gefallen. Es werden oftmals immer so Verlosungen gemacht. Meistens musst du was dafür machen, musst du irgendwelche Aufgaben erfüllen oder sowas, damit du überhaupt in den Lostopf kommst. Ja. Das geht mir immer ein bisschen auf den Keks, weil ich eigentlich immer keinen Bock habe, da rumzurennen. Klar, es geht darum, so ein bisschen andere auch kennenzulernen. Das beispielsweise braucht man dann Unterschriften, wie erfüllst du diese Bedingung, hast du schon 100 Tradis gefunden, traditionelle Geocaches, kannst du hier unterschreiben, gell? In dem Feld. Und dann brauchst du eben verschiedene Voraussetzungen und brauchst für jeden immer einen anderen Geocacher. Und dadurch kommst du so ein bisschen ins Gespräch, gell, und gehst ein bisschen rum. Aber mir geht das immer auf den Keks. Ich will das immer gar nicht so. Ne? Mich nervt das eher. Du bist wahrscheinlich eher so der Beobachtender. Ja, ne, ich quatsch dann auch, aber ich brauche nicht solche Wettbewerbe irgendwie. So. Das finde ich immer krass, solche Verlosungen. Aber man muss es ja auch nicht machen. Ich mache das immer meistens nicht. Ja. Und was ich aber cool fand, sie haben trotzdem noch eine zweite Verlosung gehabt, die du automatisch mit in deiner Tasche drin hattest quasi. Also wenn du dein Ticket geholt hattest, hattest du automatisch so ein Paddling drin, also so ein Röhrchen, was eben woraus die Flaschen gemacht werden, was eben beim Geocachen oft verwendet wird, auch als Behälter. Und sowas hattest du dann drin in deiner Tasche und hattest da direkt ein Los mit dabei, mit einem vierstelligen Zahlencode. Und da bist du auch so in den Lostopf reingekommen, was eben eine Extra-Verlosung war. Also nochmal so mit kleineren Preisen. Cool. Und das fand ich nicht schlecht, also dass du auch so die Möglichkeit hattest, was zu gewinnen. Gab's einen Nissan Micra zu gewinnen? Nee, sowas gewinnst du da nicht leider. Nee. Aber, ja. Es war witzig, es war witzig. Also auch bei der Verlosung, das hatte dann fast ein bisschen Stand-Up-Charakter. Der eine Geocacher, der das so geleitet hat, so moderiert hat, das wurde dann irgendwann so absurd, diese Verlosung, wo sie dann in die dritte Verlosungsrunde gegangen sind, weil sie so viele Preise hatten, gell, wo ich dann gesagt habe, oh, jetzt reicht's, wo ich auch immer keinen Bock mehr hatte, da zu sitzen, wo du bald anderthalb Stunden da gesessen hast für eine Verlosung, gell, also ultra krass. Und das wurde auch dementsprechend absurd einfach, weil Leute dreimal gewonnen haben, gell, also da waren 2000 Lose, gell, und da waren Leute dabei, die saßen vor dir, ach ja, wieder, gell, die dreimal einfach auf dieser scheiß Bühne standen, gell. Und wo selbst der Moderator schon gesagt hat, was? Nee, nicht du schon wieder so ungefähr, gell. Das hat dann auch wie viele Lose hast denn du? 7 oder was? Nur so Dinger, gell. Das hat ja dann auch immer so einen Humor, das ist ja dann auch immer nicht schlecht. Das hat er ein paar Züge angenommen und da fing dann auch immer an, ja, wo wo bleiben, immer wenn jemand gewonnen hat, manche sind so richtig still und heimlich vorgegangen und du hast gar nicht gesehen, hä, hat ja. jetzt jemand das los oder ist der gar nicht mehr da? Und der dann auch schreit mal richtig, wie wenn ihr ein Zalando-Paket bekommt, hat er immer so ein bisschen diese ja. Werbung hops genommen und irgendwann kam da echt Schreie, wo du gedacht hast, da ist gerade jemand gestorben, gell? Und du so von Ferne plötzlich so ja. eine ganze Gruppe gehört hast. Deswegen sage ich alles, das hat irgendwann so eine ganz eigene Dynamik angenommen. Das war echt witzig auch. Geil. Habe ich noch nie erlebt, so eine witzige Verlosung. Cool. Ja, und ein Thema habe ich noch zum ja. Geocachen. Jetzt findet, das hatte ich beim letzten Podcast, nee, wo hatte ich denn das? Irgendwo hatte ich es mal. Nee, das ist Quatsch, der letzte Geocaching-Podcast, so lange her, da war das nicht. Ich hatte es mal bei irgendeinem Podcast, dass Groundspeak immer jedes Jahr so eine Aktion macht, dass du verschiedene Caches sammelst und dann diese Abzeichen bekommst, diese Souvenirs für dein Profil. Ja. Und zuletzt hatten sie ja dieses Planetary Pursuit, wo du dann diese Planeten-Souvenirs bekommen hast. Und jetzt machen sie eine zweite Aktion im selben Jahr noch, wo ich sehr überrascht war. Hä, noch eine Aktion? Und die startet jetzt ab 27. Juni. Das werdet ihr wahrscheinlich zu spät erst erfahren mit diesem Podcast. Ja, das ist höchstwahrscheinlich. Und da startet eine neue Aktion, wo ich sehr überrascht war, die ich auch interessant finde, trotz allem. Hidden Creatures nennen sie das. Ja, stimmt. Es gibt in den Wäldern und sowas verborgene Kreaturen und sowas. So haben sie es wieder so ein bisschen aufgezogen. Ja. Und haben dann tatsächlich so eben mythologische Figuren, Kreaturen, die du dann finden kannst. Und diesmal geht's, das ärgert mich ein bisschen, es geht nicht um diese Punkte, um dieses Scoring eher, es geht einfach darum, Geocaches zu finden. Es geht einfach um die reine Anzahl und Quantität. Ja. Das ärgert mich ein bisschen. Weil du diesmal für das letzte Abzeichen 100 Geocaches finden musst. In diesem Zeitraum, diesen 4 Wochen. Das finde ich halt ein bisschen krass und unter anderem. Ist für dich schwierig, weil du ja mittlerweile so weit fahren musst. Genau, also ich heb mir jetzt momentan. Genau, die World Turtle, 100 Stück. Genau, die Weltschildkröte. Wo sie nochmal betont haben, nee, das ist keine Anlehnung an Terry Pratchett. Ja, ist klar. Oder den Drachen mit 50, das ist das vorletzte Ding, das kannst du noch einigermaßen kriegen. Ja. Aber und dann nochmal das Doppelte an Geocaches nochmal zu holen, ach, das ist schon hart, ey. Da muss ich mich auch wieder ganz schön ranhalten. Das finde ich ein bisschen schwierig, dass sie das diesmal so aufziehen. Das ärgert mich ein bisschen. Peter, wie willst du das dann machen? Ich finde es nicht schlecht, trotz allem, dass sie nochmal so eine Aktion machen. Also mir gefallen die Figuren einfach. Diese Kreaturen finde ich ganz geil als Bildchen. Ja, hier ein Yeti ja. und Troll und. Also Bigfoot, Fairy, Unicorn, Kraken, Hippocamp, Mermaid, Things, Griffin, also Greif, Phönix, Troll, Yeti, Drachen und die Weltschildkröte. Witzigerweise haben sie dazu auch so eine Umfrage gemacht. Welche Kreatur bist du? Geil. Ich habe diese Umfrage, mal gemacht und es ist Hippocampus rausgekommen, also dieses Wasserpferd ist bei mir rausgekommen. Ja, ey Peter, ich würde gerne das mal mitmachen diesmal. Können wir gerne machen. Ey. Aber die Frage ist halt, wie du bist ja dann jeden Tag unterwegs, oder? Ich habe schon so ein paar Sachen im Auge, na vielleicht werde ich es auch auf die Wochenenden verteilen. Ich wüsste es auch noch nicht genau, weil wenn dann, das bringt ja nichts, jeden Tag nur so 2-3 zu machen, da schaffst du es ja nicht. Ja, deswegen. Da musst du ja einen ganzen Monat durchcachen, damit du es überhaupt schaffst. Deswegen, wenn du am Tag 10 bis 20 holst, bist du doch ganz gut. Aber ja, eigentlich, ne? Eigentlich müsstest du es eigentlich am Wochenende 25 Stück holen pro Wochenende. Genau, ne? Und das können ja dann wirklich nur 3D sein. Ja. Oder gelöste Mystery-Runden, ne, in dem Sinne. Na. Mal gucken, ich habe schon jetzt ein paar Sachen mir zurechtgelegt, die ich extra liegen lasse jetzt. Ja. Ich habe ja gerade Urlaub. Ja. Und da habe ich mir jetzt auch schon gedacht, könntest du vielleicht schon mal anfangen, das ein oder andere zu machen? Dann dachte ich, nee, du holst jetzt eher erstmal Sachen, die weit weg sind, ja. bevor du dir das im engeren Kreis wegholst, was du für diese Aktion wieder brauchst. Ja. Das hebe ich mir gerade ein bisschen auf. Aber können wir gerne zusammen machen. Ich habe da noch so ein paar Sachen offen, die nicht so weit weg sind. Habe ich Bock drauf. Die schon im Auge habe, die... Ich habe auch noch ein paar hier in der Region, die ich noch machen kann. Hm. Ich bin zurzeit kein Premium, muss ich dazu sagen. Ja gut, das aber ich mache da für den Zeitraum mache ich dann halt einen Monat Premium oder so, keine Ahnung. Das ist mir scheißegal. Für mich egal, Junge. Ich finde es schade, dass sie das kultigste Vieh am Anfang gemacht haben, Bigfoot. Sasquatch. Stimmt eigentlich, ja. Es gibt noch einen Yeti, haben sie noch, der ist weiter unten, glaube ich. Ja. Der 35. Mhm. I wanna be a Sasquatch too. You already are. You're my little baby Sas. Hey! La la la la la la la. La la la. So, Freunde, also, da hatte ich Bock drauf, wie gesagt. Würde ich mitmachen, ja. Profis davon. 100 Stück, ne? Mhm. Es ist machbar. Aber 100 Stück geht eigentlich auch noch. Ist machbar. Guck mal, wie viele Punkte hast du für das letzte Ding gebraucht? Für das Welten-Ding. Da hast du auch 500 Punkte gebraucht. Wenn du nur normale Tradis holst, brauchst du auch 100. Naja. Na. Das ist eigentlich von der Menge her selber eigentlich. Aber es war eben der Vorteil, du konntest andere Caches holen und dadurch dir das verkürzen. Also ich bin ja dann gezielt auf die 15er gegangen zum Beispiel. Ich habe dann fast nur Mysteries geholt und sowas. Um das eben möglichst mit wenig Cash zu schaffen und mir da ein bisschen was offen zu lassen. Auch. Ja, ich mache aber immer lieber die, wo man nicht viel nachdenken muss. Mir geht es da immer mehr um den Weg. Der Weg ist das Ziel. Genau. Ich habe es leider verpasst, in Hamburg mir einen zu holen und dann das Hansestadt Hamburg-Ding. Das machen wir beim nächsten Mal beim Rocket Beans. Genau, bei den Cocket Beans. Da legt man einen direkt vor der Haustür. Ey. So. Na gut. Na gut. Denk ich mal, können wir jetzt übergehen, hä? Stellen wir jetzt in Clodis Abenteuer, was Peter für uns vorbereitet hat, ausgesucht hat, ein sogenannter Verigo. Hm. Peter kann noch mal kurz abreißen, was ein Verigo ist. Genau, beim Verigo Cache ist es so, man hat irgendwo eine Dose liegen im Endeffekt am Ende, aber der Weg dahin ist eben wie so ein Videospiel. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Videospiel. Du hast im Endeffekt dein Verigo-fähiges Gerät. Das klingt jetzt komplizierter als es ist. Du brauchst im Endeffekt ein Handy. Eine Handy-App. Genau, es reicht ein Handy quasi, ob es nun ein Android oder iOS. Genau. Das Betriebssystem. iOS, genau, jetzt habe ich es. iOS. iOS Rock. Also man findet da für alle Betriebssysteme eben so eine entsprechende App, eben so ein Player nennt sich das, Verigo Player. Der nennt sich bei iOS eben direkt Verigo, gell? Ja. Und bei Android nennt der sich Where You Go, wo so eine komische Fliege drauf abgebildet ist im Icon. Ja. Und dann gibt's auch für Windows Phone gibt's auch noch irgendeinen Player, der ist aber nicht mehr so gut gewartet. Na, Windows Phone ist ja auch das Letzte. Ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und dann gibt's noch verschiedene Garmin, gibt's noch verschiedene Garmin-Geräte, die das früher mal unterstützt haben, die das direkt im Gerät drin haben, also GPS-Geräte, die das auch direkt abspielen können. So, wir machen das heute mit den Handys im Endeffekt, haben uns quasi diese Cartridge, was ja auch nur so diese Datei, wo gerade quasi derjenige dieses Spiel zusammenprogrammiert hat, zusammengeschoben hat, sage ich immer, nennt sich eben Cartridge in Anlehnung an die früheren Spiele eben. Ja. Was man sich dann runterlädt, dieses Programm, und das spielt man ab im Endeffekt mit seiner App. Das ist eigentlich ganz simpel. Man muss dann nur ein bisschen gucken, dass man das im richtigen Ordner hat. Wenn man das runterlädt, landet das ja oftmals dann im Download-Ordner und man muss dann nur oftmals dann die App noch einstellen, dass die zugreift. Also bei meiner App ist das so, muss ich dir dann sagen, hier, guck in Download-Ordner, da ist deine Cartridge zu finden. Oder du speicherst direkt entsprechend auf den Pfad, den du willst. Naja, bei mir ist es intern die App richtig scheiße. Ja. Ich musste das über einen Umweg machen. Ich konnte quasi, das Suchbedienfeld ist von Verigo, ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Hab da intern in der App gesucht. Gut, geht nicht. Dann habe ich es eingegeben, weil ich ja schon mal eins gemacht habe. Mhm. Wie ich das damals gemacht habe, da habe ich dann bei Google direkt eingegeben, Clodis Abenteuer Verigo. Und dann bin ich auf die Seite gekommen. Und da konnte ich das direkt dort runterladen und dann öffnet es mir das automatisch in dem Programm. So mache ich es aber auch zum Beispiel. Das funktioniert nämlich bei meinem Programm auch nicht. Besser. Du hast keine ordentliche Direktsuche über die App. Ja, das ist extrem nervig. Blöd. Also musst du echt oftmals den Weg über cgeo gehen oder eben über geocaching.com. Jetzt kommt uns gerade irgendein Monster entgegen. Der also, Yeti. Lalalala. Also ich vermute, es ist ein Hund. Kann aber von Weitem sieht es aus wie der Sasquatch. Der Sasquatch, you already Mini Sasquatch. Vor allem, es wackelt doch einfach nur so wie so ein Mob. Eieiei, was ist das? Now we're in the Sasquatch hide. In the Misty Mountains High. Irgendwie gruselig, ey. He's a shiny diamond and it's got to protect. Look to the Sasquatch eye. And you know the Sasquatch fly. Sasquatch is my daddy and he's going to protect me. Half man and half machine. Got a cover in a magazine. Okay, entschuldige Leute. Ja, und wir gehen heute auf Clodis Abenteuer. Was, wie wir hier schon gesehen haben, wir hier auf einer Burg angekommen ist. Hm? Schloss Guseck. Nice. Finde ich gut. Es hat auch so ein bisschen, scheint auch so ein bisschen mittelalterliche Anleihen zu haben. Hm? Finde ich ganz nice. Passt auch dazu. Drück einfach mal auf Play. Location hier. Hast einen Ton an. Manchmal kommen auch Geräusche. Ton. Ich habe es nämlich gestern schon mal testweise bei mir angeschmissen und da habe ich gleich festgestellt, es sind auch Geräusche mit drin. Okay. Ich habe, falls, nimm dein Ladekabel mit, ich habe meine Powerbank mit. Ja, ich habe meine auch dabei. Genau, da hört man schon. Ich lese mal vor. Ja. Hier erscheint jetzt ein Bild von einem blonden Burschen. Werf den Porsche zu Boden. Ich mach mal, halt mal fest, ich mach mal einen Screenshot. Mhm. Hallo, ich bin der Klodwig von der Gänsewiese. Aber so nennt mich natürlich kein Mensch. Die sagen alle nur Klodi zu mir. Ich habe einen großen Traum und zwar will ich ein ganz berühmter Ritter werden. Und weil man für Träume auch immer was tun muss, gehe ich gleich mal los und versuche mein Glück. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitkommen und mir bei meiner Mission behilflich sein. So läuft das Ganze also ab. Nice. Also es ist oftmals so, man hat dann so Bild-Text-Einblendungen. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier großartig Grafiken hat hier oder Videos oder sowas, wie man sich das im Videospiel eben so vorstellt. Es ist eben so, es ist einfach ein nettes Clip-Art, damit das ein bisschen genau aufgelockert ist. Man könnte es auch nur schriftlich machen. Und man kann es auch lassen. Man kann es auch lassen. Man kann es auch lassen. Das Interessante ist dann eben, wenn man, oftmals hat man so einen Einführungstext, eben wie es jetzt bei Robert auch war, ich habe es auch nebenbei bei mir gerade offen. Ja. Und wenn man dann auf OK drückt, kommt man dann auf den nächsten Schirm. Also oftmals genau muss man dann wieder was drücken. Und dann hat man eben so ein Hub-Menü, sage ich jetzt mal. Da steht dann oben nochmal das Abenteuermeister, Clodys Abenteuer. Und dann hat man so vier Bereiche, unter anderem Orte. Ich mache davon auch nochmal ein Foto. Genau, das sind entsprechend dann die Zonen, sagt man, weil man, ihr müsst euch vorstellen, das ist so, man hat jetzt nicht einen GPS-Punkt, sondern dein Gerät muss ja feststellen, dass du irgendwie drin bist in der Zone, wo etwas passiert. Also es ist viel, es lässt sich einfach programmiertechnisch besser umsetzen, so eine Zone zu machen, ja, weil das besser funktioniert, dass das Programm dann einfach irgendwann registriert, du bist innerhalb dieses Feldes quasi, mhm, gell? Weil so ein GPS-Signal auch immer springen kann und dann bist du immer schnell weg von diesem Punkt, den du finden musst, gell? Und innerhalb dieser Zone ist es besser einfach auszuloten. Deswegen gibt's da so Zonen. Und jetzt bei Orte sehen wir gerade, gibt's eine Schlosswache. Da können wir jetzt hingehen. Da zeigt's dann die Entfernung an. Da werden wir uns wahrscheinlich dann auch jetzt erstmal hinbegeben müssen. Ja. Dann gibt es Du siehst als Kategorie. Da sieht man dann meist Charaktere oder irgendwas. Manchmal Objekte, die man untersuchen kann. Da hat man dann auch verschiedene Optionen einfach, was man damit machen kann. Ein Inventar hat man, wo man dann verschiedene Gegenstände drin hat. Wir haben gerade jetzt schon zwei Sachen vorgegeben. Eine Angelwürmerdose, wo man jetzt auch schon draufklicken kann und dann eben sieht, benutze oder ansehen. Wir haben da quasi zwei Befehle für. Ich bin eben so ein bisschen drin. Ich erkläre das gerade so ein bisschen so wie der Programmierer, muss ich sagen, weil ich eben selber auch sowas schon mal nachprogrammiert habe und da kann man das eben dann alles entsprechend festlegen für die Dinge, ja, die man hat. Und dann hat man noch ein Schnupftuch, ein Schnüffeltuch. Mein verwechseltes Schnüffeltuch. Und da kann man jetzt auch benutzen drücken. Und dann steht da, dröt, dröt, so jetzt ist meine Nase ordentlich geputzt. Okay, ansehen. Ein Taschentuch, schon ein paar Mal benutzt. Und nicht mehr ganz sauber. Okay, also es gibt manchmal auch Gegenstände, die haben einfach keinen Nutzen. Ja. Oder haben zu einem bestimmten Punkt erst den Nutzen. Die hast du eine Weile im Inventar. Also wie das bei so einem Game eben ist. Ich vermute mal, dass wir irgendwann mal angeln müssen. Es ist oftmals so sehr rollenspielartig. Ja, kann sein, ne? Also ich freue mich jetzt sehr auf das Abenteuer. Ich freue mich auch drauf. Ich denke, wir starten jetzt mal direkt rein. Ich wäre begleitet. Das ist quasi begleitetes Geocachen bei mir mit Peter immer. Genau, und da werden wir jetzt das Ding mal Stück für Stück durchgehen. Und ich denke mal, wir werden es dann zwischendurch oder später nach dem Ding mal melden. Zwei, drei Sachen mal melden. Genau, wir melden uns mal ab. Bis später. Anderthalb Stunde Opening und... ist doch ganz okay, kann man machen. Bis gleich, ja, Leute, wir melden uns. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt hier an einem Brunnen. Peter und ich haben schon ein bisschen das Abenteuer gemacht. Peter sucht gerade noch seine Zone. Peter will zurück in die Zone. Und beschreibe euch jetzt mal kurz, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir sind hier an einem Schloss gelandet und dort fing der Varago an. Wir kamen als kleiner Clodius, genannt Clodis, an einem, oder Clodi, Ja, Peter hat den Brunnen gefunden. Und hat, da hat uns die Wache nicht reingelassen. Und da mussten wir uns erstmal bei einem zwielichtigen Wächter ein Küchenmesser als Schwert und einen Topf als Helm ausleihen und sind dann durften wir endlich das Schloss betreten, haben eine kleine Audienz beim König gehabt. Sein Sohn ist verflucht, ist krank. Stimmt's, Peter? Und da müssen wir jetzt drei Sachen suchen. Was war's? Drachenblut? Der Bimsstein vom Pfarrer so und so und noch was. Und jetzt sind wir quasi auf der Suche, wurden einmal durch das kleine Örtchen Gosek gejagt. Und sind jetzt quasi, wir wollen jetzt Blumen gießen. Also wir waren dann zuerst, haben den Arzt beklaut, haben dort Verbandsmaterial geklaut und dann haben wir Vogelschreie gehört und haben einen Vogel freigelassen, der uns einen Tipp gab, dass wir ihm dass Reisende durchgezogen sind, die Sachen verkauft haben. Genau. Und da mussten wir mal schnell hinterher rennen, weil da waren 10 Sekunden Timer. Das war ein bisschen strange. Da frage ich mich, habe ich mich in dem Moment einfach gefragt, jetzt wirklich oder nur Bluff? Es kann halt beides sein. So. Das Interessante ist, man kann es eben wirklich reinprogrammieren, also wie du sagst, ne? Man kann wirklich solche Timer damit einbauen und dann, wenn du nicht rechtzeitig am Ort bist, musst du es nochmal machen oder hast eben Pech gehabt. Ist eine ganz witzige Komponente, gerade bei diesen Zigeunern, diesen Händlern, denen wir da gefolgt sind, war das dann so, dass es dann hieß eben, ach, ihr seid zu langsam gewesen, die sind schon ein Stück weiter gezogen und dann musstest du gleich wieder hinterher zur nächsten Station. Musstest zur nächsten Station, ja. Mhm. Wir haben sie beide erwischt und haben dort eine Kaffeemühle aus Sandelholz mit Kupferapplikation und Kruppstahlmalwerk gekauft und ein, was war's noch? Eine Saftpresse, genau. Ja, also das, ich muss sagen, das Abenteuer ist bis jetzt macht Spaß, weil es sind viele lustige Sachen eingestreut, lustige Dialoge, mit immer so mit einem Augenzwinkern. Und ja, hast du noch was zu sagen, Peter? Du hast eigentlich alles gesagt. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt Blumen gießen und wir hören uns nachher wieder. Bis dann. Bis denn. Jetzt wird's gerade komplex, gell? Ja, jetzt wird's so komplex, meine Damen und Herren. Moin, und da sind wir wieder da. Wir sind jetzt mittlerweile, wir waren zuletzt an der Quelle beim letzten Bericht. Von der Quelle haben wir uns vorhin Wasser geholt, mit Hilfe eines Kruges, den wir kurz vorher gefunden hatten, und haben Clotildis, das ist die Wahrsagerin, Garten aufgeräumt und die Blumen gegossen. Und dort haben wir auch ein paar gute Sachen gefunden, wie die Feuersteine, Sonnenblumenkerne. Und Trauben. Und Trauben, Weintrauben, genau. Und jetzt sind wir mittlerweile, haben wir festgestellt, oh, das hätten wir früher machen müssen. Jetzt mussten wir wieder ein ganz schönes Stück zurücklaufen. Ja. Und haben festgestellt, also man kriegt so nach und nach dann eben neue Zonen freigeschaltet. Und jetzt haben wir ein Lagerfeuer bekommen, eine Lagerfeuerstelle. Und hier ging es jetzt ein bisschen rund. Hier haben wir gerade gecraftet, was das Zeug hält. Wir haben quasi mit unserem Topf, den wir am Anfang als Helm bekommen haben, und einer Tasse, die wir als Werbegeschenk zwischendurch bekommen haben vom Händler, und den ganzen Sachen, die wir zwischendurch gesammelt haben, die Kerne haben wir zu Mehl verarbeitet. Nee, Quatsch, also das Weizen haben wir zu Mehl verarbeitet. Hefe haben wir gefunden. Genau. Im Gasthaus. Ah ja. Haben wir nicht gefunden. Wir haben es teuer bezahlt. Mhm. Und dann haben wir noch eine Saftpresse haben wir erstanden von den Zigeunern. Genau. Und eine Kaffeemühle haben wir erstanden von den Zigeunern und haben dann damit mit restlichem Wasser, das in dem Krug war, ein schönes Tassenbrot gemacht. Wie man sich so richtig vorstellt. Also jeden einzelnen Schritt gemacht. Also erstmal Öl herstellen. Mhm. Dann Tasse einölen. Dann Wasser, Hefe und Mehl. Das Mehl konnte man ja erst durch die Kaffeemühle bekommen. Mhm. Vermischen und dann braten quasi. Und dann hat Peter noch was rausgefunden. Und zwar, dass man noch Wein herstellen kann. Mhm. Das war gerade ein bisschen Zufall. Weil ich dachte mir so, ach, Saftpresse. Da könnte ich auch was mit den Weintrauben machen. Da habe ich die einfach mal damit benutzt. Dann habe ich Most bekommen. Und in den Most konnte man dann im Endeffekt Hefe zusetzen. Und jetzt habe ich Wein und einfach mal so ein übelstes Weinfass bekommen. als Rittergrundausrüstung. Genau, erweiterte Ritterausrüstung. So, und direkt danach hat sich jetzt ein weiteres Fenster geöffnet, sag ich mal, einen weiteren Bereich, eine weitere Zone. Hm? Und zwar die Drachenhöhle. Jetzt wird's langsam interessant, würde ich sagen. Ich fühle auch. Mich zwar ganz gut ausgerüstet, aber waffentechnisch nicht. Ja, wir haben leider Brotmesser. Immer nur noch dieses Brotmesser, ja. Ja, und ich habe meinen Topf wieder aufgesetzt. Ich auch, ja. Okay. Ich wieder aufgesetzt. Gut. Meinen Topf musste man nämlich erstmal zum Teig anrühren benutzen. Ja, du lachst. Und dann kommt er wieder oben. Aber warum hast du... Warum hast du 22 Sachen im Inventar und ich 19? Ich habe eben die Arzttasche untersucht. Ist nämlich gerade aufgefallen, wir haben so einige Sachen bekommen, die wir uns noch gar nicht richtig angesehen haben. Und da sind auch wieder Sachen drin. Wie in der Arzttasche hat man ja eben jetzt nochmal einen Heiltrank bekommen, eine Spritze und was noch? Verbandsmaterial. Ja. Einwegspritzen. Das ganze Zeug, was man so halt im Mittelalter verwendet. Also, die Sprüche sind super, ey. Ja. Die Beschreibung auch. Das ist schöner Humor. So, Peter, guck mal auf deine Karte, wo wir lang müssen. Ja, ich guck gerade. Wir gehen jetzt quasi an den nächsten Ort. Jetzt geht's in die Drachenhöhle. Grauen Bildschirm habe ich das ganze Wochenende. Ich habe auch schlechten Empfang hier. Es wird einen Moment dauern, bis der hier die Karte aufbaut. Ja. Das sieht mir aber so aus, als wäre das so ein bisschen die Richtung. Na. So. Grob, gell? Ja. Hm? Das ärgert mich, dass ich keine Karte aufmachen kann. Das müsste doch irgendwie... Hast du irgendwie eine Optionstaste oder sowas? Nee. Ich könnte Schrift größer und kleiner machen. Ich kann hier auf eine Map gucken, aber... Da siehst du jetzt keine Station. Ah, jetzt ist es da. Wir müssen uns jetzt ein bisschen durch den Wald kämpfen. Eieiei. Oder wir gehen außenrum und gehen von da. Besser, ja. Ist wahrscheinlich wirklich besser. Okay, dann geht's jetzt ab in die Drachenhöhle. Wir sagen euch Bescheid. Genau. Der geilen Stecher. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem Hühnerstall. Wir waren jetzt in der Drachenhöhle und haben dem Drachen mittels eines Witzes Blut abgezapft. So kannst du laufen. Scheiß Witz erzählt. Ja. Und schon wirst du gestochen. Erstochen. So machen das die Mücken auch übrigens. Genauso läuft's. Die erzählt ja... Die sogenannten Karnevalsmücken. Die Mückenmusiker. Die summen so um dich rum, erzählen dir schlechte Witze. Du kannst auch nicht verstehen, weil es mückisch ist. Mückisch. Ja, und auf jeden Fall haben wir den dann gestochen wie eine Mücke. Wir waren quasi wie... Wenn ich eine Mücke mehr, dann würde ich die denn stechen. Dann werden die noch größer. Oh Gott. Entschuldigung. Wir waren quasi wie der Held aus Shadow of Colossus und haben quasi den Mückensimulator gemacht. Genau. Sind hochgekrochen oder den Zeckensimulator und haben einfach reingestochen und das Blut abgezwackt. Ich wurde dabei sogar verletzt. Ich habe ihn mit meinem Brotmesser gestochen und da fand er nicht so gut da dran und hat mich ein bisschen angekugelt. Und jetzt sind wir einfach weitergegangen und sind zur Henne gekommen. Wie hieß die Henne nochmal? Hühnchen Elfriede. Elfriede, ja. Elfriede. Und da mussten wir jetzt ein Ei abluchsen. Das war das erste Mal, dass wir so ein bisschen in die Bredouille gekommen sind. Mhm. Weil wir haben verschiedenste Körner dabei und so. Und und haben dann... Hat aber alles nichts gebracht. Nicht also alle Optionen, die wir hatten, waren... Haben wir nur Hühnerscheiße bekommen. Richtig. Hühnerkacke. Wir laufen jetzt mit Hühnerkacke im Inventar rum. Im Endeffekt mussten wir unser Brotmesser nutzen. So einfach ist es manchmal. Und das Brot schneiden. Genau. Und dadurch haben wir gleichzeitig noch Brotkrumen bekommen, also Brotkrümel, Entschuldigung. Ja, und die haben wir den Huhn gegeben und dann hat es ein Ei gelegt. Und das Ei haben wir gebraucht, das ist die zweite Zutat, die uns vorhin nicht eingefallen ist. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Pfarrhaus, wo wir uns den Hornhautbinsstein vom Pfarrer holen müssen. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Genau. Mal gucken, wie dieser Vorhautbimsstein aussieht. Ja. Der Vorhautbimsstein. Hallo, Ibims. Ibims. Der Vorhaut. Ibims, die Vorhaut. Ein Wasser. Ein Trinkwasser. Okay. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wir ziehen wieder los. Wir werden ganz schön außer Atem kommen jetzt wieder. 590 Meter. Vor allem jetzt geht's wieder bergauf. Jetzt ging's eine Weile bergab. Da waren wir ganz froh drüber. Genau. Jetzt geht's wieder hoch. Jetzt geht dafür die Motivation bergab. Aber wir werden es durchziehen. Ich bin der Achterbahn. Ah, ja. Nee, ich dachte, du wolltest Huhn machen. Huhn! Ich dachte, wir haben jetzt denselben Gedanken, weil wir hier gerade in so einer Teenage-Stecherhöhle sitzen, die so vollgekriegselt ist. Und wir hätten jetzt die Helme gebraucht, ey. So ganz fair. Und dann, ja, also, weil es hier auch so ein bisschen eine lustige Akustik gibt, dachte ich, machst du jetzt So, Freunde, bis dann. Hallo, Freunde. Wir sind zurück. Gut gelaunt. Und wie ihr hört, sind wir wieder in dem Cashmobil von Peter. Und ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben den Hühnerstall geklärt, sag ich mal. Geklärt. Und dann sind wir zum Pfarrer gegangen, der uns wichtige Fragen gestellt hat. Stimmt's? Richtig. Ist richtig. Und dann haben wir die Fragen richtig beantwortet nach einem kleinen Kniff, sag ich mal. Genau. Nach einem kleinen Kniff. Wir haben den Wein gegeben. Der hat nämlich ein paar merkwürdige Fragen gestellt, die man nicht beantworten konnte. Mhm. Und dann war es eine leichte Frage. Und dann haben wir den Binsstein gekriegt, auch genannt Stein der Weisen. So. Was einfach ein normaler Feldstein war. Ja. Und dann sind wir dann haben wir die drei Zutaten gekriegt, quasi Drachenblut, ein Ei und dieser Stein. Und da mussten wir dann nämlich zum Druiden gehen. Genau, ja. Und der Druide war am Sonnenobservatorium. Ja, genau. Und dieses, da drüben sieht man es. Du siehst? Ja, ich hab's gesehen. Und dort ist, ich dachte, es ist sonst irgendwas, aber da war, ist halt wirklich ein steinzeitliches Erbautes, sag ich mal. Mhm. Sieht aus wie ein runder Holzwall. Da hat man die sowas ähnliches wie Stonehenge, hat so dieselbe Funktion, nur nicht mit großen Steinen. Und da ist uns ein. Da drinnen sollten wir dann. Der Typ hat das dann gebraut und einmal im Kreis gehen sollten wir da. Und dann haben wir das gemacht. Und das scheint auch wirklich mit diesen Zonen halt wirklich so festgelegt worden zu sein. Der hat das gemerkt, wenn wir das nicht gemacht haben. Mhm. Und das war eine ganz schön coole Idee. Und uns ist da ein interessantes Phänomen aufgefallen. Und zwar ist dort, wenn man dort geklatscht hat, hat es dort aus einer Ecke, in einem Kreis gibt es immer Ecken, ne? Aus einer Seite des Kreises hat es dann quasi zurückgeklatscht, versetzt. Das war hochinteressant. Es war wie, als hätte dort jemand gestanden. Also. Ja, und da habe ich auch schon zu Peter gesagt, das finde ich eben geil, dass sowas halt Geocachen halt immer schafft, einen an solche interessanten Orte zu führen einfach, die man auch gar nicht kennt. So, ich wusste das gar nicht, dass sowas hier existiert. Genau, es ist eigentlich gar nicht so weit weg von unserer Heimat, muss man echt sagen. Und man ist eben noch nie hier so richtig rumgekommen, so auf die Nester dann auch, ja. Also auf die kleinen Dörfer. Ja. Das ist auch eine gute Seite des Geocachens, muss man echt sagen. Dass man immer wieder neue Ecken entdecken kann und das einen so richtig regelrecht hinlockt. Ja. An die Sightseeing-Plätze, sag ich mal, ein bisschen. Oder manchmal. So als an kulturelle Plätze einfach. Das Schöne ist für mich auch immer, es müssen auch manchmal nicht solche Plätze sein. Manchmal sind es einfach so kleine idyllische Orte oder sowas, die jemand für sich immer nutzt bei der Gassi-Runde oder was. Oder beim Joggen oder was. Gell, oder sich mal hinsetzt, mal zwischendurch. Bei der Begattung. Begattung-Runde. Ich sage beim Begatten und du. Ja, beim Joggen. Beim Begatten vielleicht auch. Wer weiß. Vielleicht kriegt man das noch nicht gebatten. Ja, und wir haben dort dann dieses Mittel bekommen, diesen Trank, also nicht bekommen. Der wurde mit dem Raben, den wir vorher befreit haben, wurde zum König geschickt. Und wir sollten dann einfach nur zum Armeelager des Königs. Haben wir getan. haben unsere Belohnung erhalten und durften uns dann den Schatz suchen. Und jetzt fängt es an, lustig zu werden. Peter, was ist passiert? Also, wir waren im Feldlager und haben die neue Zone Schatzkiste bekommen, glaube ich, hieß sie. Oder, genau. Oder Schatz, wie auch immer. Und dort sind wir hingegangen zu dieser Zone und waren in der Zone. Und in der Zone kam direkt eine Nachricht, ach, da hinten liegt ja ein Baum. Nee, wie war das? Der alte Baum da hinten, der dort liegt. Irgendwie genau, sowas formuliert. Der alte Baum, der dort hinten liegt. Genau, dort könnte man an die Seite was, oder in der Seite was reinstopfen. Ja. So. Und wir beide sind natürlich gleich auf die Suche gegangen in diesem Umfeld und haben geschaut und hatten halt richtig so vor Augen so einen großen, fetten, alten Baumstamm. Der haben wir liegt. Uns gedacht, der dort liegt. So, also der gefällt wurde und dort jetzt liegt und vor sich hin modert. Und dort so an der Seite, dass man da eben dann den Cache drin hat. Also es war ja auch aus der Beschreibung ersichtlich, dass es was relativ Großes sein muss. Ja, und da dachten wir, ja, das wird schon. Das finden wir schon. Naja. Und sind dann auch an den Platz gekommen, wo ich mir dachte, das sieht hier aber schon okay aus. Da könnte man was verstecken. Beziehungsweise sieht so aus, als würde da was versteckt sein. Mhm. Genau, und da haben wir da ewig rumgekramt und gesucht und mal hier, mal dort geguckt und haben uns eigentlich die ganze Zeit gefragt, hä, irgendwie passt das alles nicht so ganz, gell? Also es gab so ein paar Bäume, die in Frage kamen. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Ich glaube schon, ja. Ich habe mich schon gewundert, warum du nach einen anderen Ort fahren willst. Stand da nicht gerade Umleitung in Hamburg? Keine Ahnung. Habe ich mich verguckt? Warte, mal hier. Fetten U-Turn, ey. Lavendel. So, naja, jedenfalls haben wir da ewig rumgesucht und schon an uns gezweifelt und waren schon am Überlegen, oh, was wird das heute noch? Müssen wir aufgeben? Müssen wir die Heimreise ohne Schatz antreten? Naja, und haben dort noch eine Weile rumgesucht. Und Peter wollte eigentlich was nachschlagen, so wie ich das vorhin verstanden genau. habe. Ich wollte am liebsten mal gucken, ob ich vielleicht jemanden kenne und sowas, der den schon hat. Und vielleicht mal nach einem Tipp fragen. Einen sogenannten Telefonjoker genau. verwenden. Und jedenfalls wollte ich gerade so nachschauen und laufe so zu dem letzten Platz, in dessen Nähe dieses Feldlager war, was wir vorher besucht hatten. Und das war so eine Kreuzung im Endeffekt. Von Waldwegen. Von ja. Waldwegen, genau. Und dort waren zwei Bänke und an dieser Kreuzung stand ein ziemlich alter, großer, dicker Baum mit einigen Löchern noch drin im Endeffekt, wo man etwas verstecken könnte. Und ich habe dann eigentlich nur so ein bisschen aus Verdacht geschaut und mal reingeleuchtet an der einen Seite, habe nichts gesehen und bin drumherum gegangen, nochmal in das andere und sehe plötzlich, ach, da ist ja noch was. Da reingeleuchtet und plötzlich, was lacht mich an? Eine riesengroße Dose, die man auch hätte sofort sehen können und ja. wo man auch gleich hätte drauf kommen können, weil wir beide noch diesen Baum vorher angeguckt haben und gedacht haben, ach, da ist ja nicht schlecht, gell? Da könnte man was verstecken. Also ich denke, du hast den gleichen Gedanken gehabt, bestimmt. Ja, ja. Naja. Und so kam es dann plötzlich unverhofft zum Ende dieser Suchaktion, die für uns doch relativ frustrierend zwischendurch war. Ja, also nur das Ende war halt frustrierend ja. ein bisschen, weil es halt so fruchtlos war. Und es waren ja locker 20, 30 Meter Entfernung. Mhm. Luftlinie. Genau. Ja, aber wir haben es gefunden, Happy End. Und dann haben wir noch Trollstaub oder was es war. Ja, Zauberstaub. Zauberstaub, also quasi einen Bonus noch gesucht. Den haben wir auch gleich gefunden. Da war im Endeffekt in dem normalen Cache war noch ein Zettel drin. Ja, da war ein Rätsel. Genau, war ein kleines Rätsel, wo man drauf kommen musste, was das für Koordinaten sind. Aber das war jetzt nicht sonderlich schwierig. Nee, das war also, so auf halbem Wege zum Schloss, nee, zum Zuhause des Königs, liegt an des Wegesrande. Ja, irgendwie ach so. Du Schande. Ach du Schande, eine Bande. Ja. Eine Bande. Bande! Und ja, und den haben wir dann auch noch gefunden, haben heute quasi drei Caches gefunden. Einen noch an diesem Sonnenobservatorium, noch einen einfachen normalen Tradi, ein Traditionscache. der Traditionsgeld. Und ja, ich bin zufrieden. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mein erster Where I Go, den ich abgeschlossen habe. Nice. Decision-Gerät. Und wir haben jetzt auch noch eine Menge gelacht. Aber dazu später mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ja, man muss nochmal sagen, allgemein zu dem Cache, also mir hat er gut gefallen, der Where I Go. Ja. Mich noch kurz ein paar Worte drüber verlieren. Ja, klar, gerne. Der war natürlich recht umfangreich, also das war eher ein Qualitätscache, muss man sagen. Also was da an Zeit reingebracht wurde, gut, die Dose am Ende war nicht ganz so befriedigend, also da sieht man, da müssten die Besitzer wahrscheinlich mal wieder drüber gucken, das werden wir auch mal so anmerken, denke ich mir. Ja. Aber sonst, also man ahnt gar nicht, was für so ein Aufwand in diesem Cache allein steckte, also diese ganzen Gegenstände, die man da bekommen hat, dass man die kombinieren kann, dass man dann einen neuen Gegenstand bekommt, das muss man alles erstmal so zusammenbasteln. Und auch diese ganzen Figuren, diese Zonen anlegen und dass das am Ende dann noch läuft, das ist dann noch das Nächste. Also man ist da wirklich wie so ein Mini-Programmierer, der dann auch eine Weile rumtesten muss, dass das auch wirklich in der Praxis funktioniert. Das, was man nämlich sich da so im Simulator da zurecht simuliert, zu Hause, in dem Programm, das ist das eine, das funktioniert meistens, gell? Aber da merkst du dann nur Programmierfehler erstmal. Aber ja. Was dann eben in der Praxis noch für Schwierigkeiten aufkommen können, was wir ja auch gemerkt haben mit dem GPS-Empfang beispielsweise, wenn man dann in Waldgebiete kommt, dass er schwieriger wird oder sowas, gell? Ja. Dass man entsprechend dann solche Zonen dann anpassen muss, dass sie vielleicht ein bisschen größer machen muss. Das sind alles so Sachen, die muss man ausprobieren und testen und das ist ein Prozess, der seine Zeit dauert. Deswegen gibt's einfach diesen Cache-Typ recht wenig. Weil kaum jemand sich eben diesen Aufwand machen möchte oder überhaupt die Zeit hat, gell? Ja. Ja. Und es ist ja oftmals so, dann verändert sich auch mal was nach einer Zeit und dann kann man das Ding wieder umschreiben oder so, gell? Dann fängst du wieder an, das Ding neu aufzurollen. Naja, aber ein unheimlich interessantes Thema. Ich habe mich mal eben damit beschäftigt in der Vergangenheit, weil ich auch mal ein Treffen dazu gemacht hatte in der Community und das kam auch gut an und da war auch das Interesse groß daran, wie macht man sowas eigentlich. Mhm. Also habe ich echt gemerkt, es gab ein paar Leute, die kannten sich gar nicht damit aus, wie funktioniert es überhaupt, wie spiele ich das. Das ist auch nochmal eine Sache für sich. Das haben wir ja vorhin ein bisschen erwähnt. Ja. Aber das Programmieren ist nochmal so ein Ding für sich, wo man so ein paar Sachen beachten muss. Es geht relativ leicht von der Hand, wenn man es einmal angefangen hat. Aber jetzt bin ich wieder falsch gefahren. Und warum? Weil er es kann. Weil ich die ganze Zeit nur quatsche. Und ja, aber das macht unheimlich Spaß, am Ende dieses Resultat zu sehen und das am Ende auch spielen zu können, finde ich immer wieder. Ja. Also ich spiele die sehr gerne. Leider gibt es die so wenig. Und man muss sich oftmals auch Zeit nehmen, weil wenn mal was zusammengebastelt wird, sind es meist entsprechend auch lange Sachen. Wie man jetzt gemerkt hat, also für diesen Cache hat auch der Besitzer 2 bis 3 Stunden angesetzt. Hm. Und ja, die haben wir auch ordentlich ausgereizt. Die haben wir auch ein bisschen überschritten, ja. Ich meine, wir haben uns an der einen Stelle ein bisschen verhaspelt. Also was heißt verhaspelt? Wir sind einfach schon weitergegangen, weil wir dachten, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Besonders diese Stelle mit der Wahrsagerin. Da mussten wir dann nochmal zurück und haben nochmal einen extra Weg in Kauf nehmen müssen. Aber das war nicht schlimm. Nee. Wir waren eben zu geizig, das war unser größtes Problem. Ja, genau. Wir waren zu geizig, die Wahrsagerin zu bezahlen. Ja, das ist eben so. In Rollenspielen, gell, denkt man sich auch immer, ach nee, das hebe ich mir erstmal auf. Mal gucken, das kann ich bestimmt noch gebrauchen, das Geld. Ja, ja. Am Ende hat man jede Menge übrig. Das stimmt. Also im Endeffekt hat man du das Geld auch vermachen können. Du hattest 10 mehr übrig als ich. Ja, genau. Ja, aber stell dir mal vor, wir hätten das Geld der Wahrsagerin gegeben. Was wäre denn passiert? Das frage ich mich jetzt. Also was wäre denn passiert? Also feststeht, dass wir die Zigeuner auf jeden Fall kriegen mussten. Weil das wichtige Items waren, die wir gekriegt haben von denen. Hm? Die Saftpresse und das Kaffeeding. Kaffeemühle. Hm? Die Kaffeemühle. Und was wäre denn passiert, wenn wir bei der Wahrsagerin, du kommst ja chronologisch vorher bei der Wahrsagerin an, weil dieser Ort einfach früher freigeschalten wird. Mhm. So, jetzt habe ich mich gefragt, was ist, wenn du der Wahrsagerin all dein Geld gibst? Das frage ich mich auch. Vielleicht hätte sie es auch abgelehnt. Vielleicht hätte sie gesagt, ach nee, das kann ich nicht annehmen oder so. Oder ja, sie hätte irgendwelchen Quatsch erzählt und hätte dann hätte vielleicht Clouty das Geld zurückverlangt. Das ist manchmal interessant. Also da gibt's solche Was-wäre-wenn-Stränge, ja, dass man das am liebsten mehrfach spielen möchte, gell? Ja. Und dadurch kommen natürlich auch ganz individuelle Geschichten zustande am Ende, wenn man sich darüber austauscht, über so ein Abenteuer. Ja. Mit anderen Geocachern manchmal, ist mir schon öfters aufgefallen, das ist wie Witcher 3 spielen, gell? Am Ende hast du dann plötzlich ganz andere Sachen, natürlich nicht in dem Umfang, gell? Ja, aber klar. Da gibt es Leute, die programmieren da Sachen zusammen, also da gibt es in der Nähe von Ilmenau gibt es zum Beispiel einen Star Wars Where I Go. Mhm. Und da hast du echt verschiedene Zonen, Hangar und Sachen und Kram. Und da habe ich eben auch schon gelesen, rein aus den Logs, was andere Leute da so beschrieben haben, die den absolviert haben, die ihm auch gesagt haben, ey, das ist so ein umfangreiches Ding. Total krass. Nee, jetzt fahren wir auf Bad Kösen. Also so ein umfangreiches Teil, so dass man so viele Nebenaufgaben hat und alles, die man in unterschiedlicher Reihenfolge auch angehen kann, mit unterschiedlichen Strategien auch angehen kann. Total interessant. Also manchmal kommt mir das immer vor wie so ein Pen and Paper. Hat ein bisschen so einen Charakter. Ist halt ein Rollenspiel, wenn das so nimmst. Mhm. Ist schon toll. Macht Spaß. Ist cool. Vor allem, man kann eben auch viele Sachen ganz einfach umsetzen, sag ich mal. Ich habe da auch schon so viele Ideen im Kopf, aber da fehlt oftmals immer die Zeit. Ja. Ging mal durch den Kopf, man könnte auch so ein Pokémon Go oder so. Also ein richtiges Spiel auch, also in simplerer Form, also eine Art Brettspiel nachprogrammieren, sag ich mal. Ja. Machst dann eben wie so ein Pokémon Go Ableger oder sowas. Ja. Geocacher Go. Geo Go. Go also, Go. Ich habe auch schon Sachen gespielt. Es ist lustig, auf was für Ideen manche Leute kommen. In Erfurt gibt es einen Cache Scotland Yard. Mhm. Und da spielst du dieses Spiel Scotland Yard nach. Cool. Aber in echt quasi. Also bewegst dich dann wirklich mit der Straßenbahn authentisch diese Station, könntest du abfahren eben dann und dort aussteigen und hast dadurch deinen Zug dann gemacht. Entsprechend. Ja. Wie du ziehen darfst, gell? In welche Richtung dann das Netz geht im Endeffekt. Oder eben, gut, Taxi nehmen ist natürlich ein bisschen Quatsch, könntest du natürlich auch original machen. Aber so die Buslinien und so, das ist dann wirklich an Erfurt angepasstes Spiel. Total interessant. Das ist nice. Kann natürlich dann auch eine Weile dauern, bis du den hast, gell? Ja. Kannst du dann auch mal 3-4 Stunden durch die Stadt irren, bis du den Kunden bekommen hast. Aber da wird dir auch geholfen. Also da kriegst du dann auch irgendwann nochmal extra Hilfe an die Hand und so, und mal einen extra Joker spendiert oder sowas. Mhm. Da kann man ja den Leuten dann auch immer beim Programmieren entgegenkommen, sag ich mal. Oder versuchen, gerade beim Testen, merkt man dann vielleicht, oh, das hier könnte was schief gehen. Vielleicht gebe ich da im Notfall nochmal was dazu oder sowas, gell? Oder mach noch eine B-Variante mit rein oder sowas. Also man muss sich da teilweise auch richtig wie ein Regisseur ein Drehbuch überlegen, gell? Ja. Überlegen, was möchte ich, welche Personen brauche ich, welche Charaktere soll es geben, welche Items, wann gibt's welches Item, wofür, was muss man dafür machen? Kann es sein, dass ein Item, was ich fürs nächste brauche, vorher an einer anderen Stelle schon als B-Variante genutzt werden könnte? Was mache ich dann an der Stelle, gell? So Sachen, also gerade wenn man dann versucht, so ein komplexes Gebilde aufzubauen, muss man sich dann wirklich wie so ein Flussdiagramm eigentlich aufschreiben und überlegen, was wäre wenn. Mhm. Also verschiedene Szenarien wirklich durchgehen und dann wirklich gucken, was wäre eben, wenn Superman bei den Russen gelandet wäre. Bedimmt. Ja. Also geiler Kram. Mir hat's gut gefallen, Clodys Abenteuer. Ich schweife gerade schon wieder ein bisschen ab, habe ich gemerkt. Ist nicht schlimm. Ich fand den Humor schön. Ja. Es gab einfach ein paar gute Sprüche. Es hat irgendwie auch gut zu uns gepasst. Der Cache ist mir aufgefallen. Ja, das stimmt. Hätte fast von uns sein können eigentlich. Die Sache hier mit der Arzttasche hat mir gut gefallen. Ja. Lederimitat mit Kroko... Nee. Mit Kroko-Muster. Mit Kroko-Muster. Made in China oder made so. Made in China, ne? Genau. Also waren immer coole Beschreibungen einfach dabei. Ja. Also wir haben öfters auch schallend gelacht, muss man sagen. Auch mit dem Drachen, der da gesagt, der dachte, wir sind Kontrolleure, gell? Ja, genau. Die gucken, genau, ob die Brandschutzvorschriften in seiner Höhle eingehalten werden, so ungefähr. Aber ich habe sogar ein TÜV-Siegel für meine Höhle. Ja, das ist echt nice. Ich fand es auch schön kindgerecht, muss ich jetzt mal sagen. Also, da kannst du ruhig, kann man ruhig durchaus Kinder auch mitnehmen. Das war nicht schlecht. So. Ich fand das cool. Ja, es war schön familiengerecht, ja, das stimmt. Also ein rundum gelungenes Ding in meinen Augen. Ja. Also, was das Abenteuer angeht, wie gesagt, die Dose am Ende war so ein kleiner Wermutstropfen. Aber hat der ganzen Sache, dem ganzen Gesamterlebnis eigentlich nicht geschadet. Nee. Da geht's eher drum, der Weg ist das Ziel. Das stimmt. Ja, und das ist doch cool, wenn man da auch so, was wir heute gemacht haben, quasi. Wir haben Huhn gefüttert, wir haben Drachenblut abgenommen. Wissen Sie, das ist halt einfach cool. Mhm. Das ist lustig. Wir haben Brot gebacken. Genau. Tassenbrot. Tassenbrot. Ich habe noch nicht gehört. Tassenkot. Aber lustig. Ja. Jo. Jo. Gibt's noch was zu erzählen, Peter? Ich denke nicht. Hast du noch was? Ich denke nicht. Dann denken wir beide nicht mehr. Okay. Wir sind noch ein bisschen geschafft, das merkt ihr vielleicht auch. Ja, wir sind halt. Es ist halt, wenn die Gamer an die frische Luft gehen. Könntest du halt vergessen. Das war hinten raus dann doch ein bisschen anstrengend, gerade weil wir eben ab und zu Fahrte hatten, ja, wo man nochmal woanders wieder hin musste oder wieder Wege zurückgegangen ist. Und ja, hat sich dann ein bisschen gezogen eben auch. Ja, aber das ist, fand ich jetzt gar nicht so scheiße. Das Schlimmste war am Ende die Suche eigentlich. Also, ja. Also für uns jetzt persönlich. Ja. Da haben wir uns eben teilweise auch ein bisschen blöd angestellt. Aber es war eben auch komisch, dass diese Koordinaten dahin gezeigt haben eigentlich. Also, ja. Ja. Gut, dann vielen Dank. Was wir als nächstes Thema ist, wissen wir noch nicht. Wir haben jetzt erstmal 6 Wochen Ruhe. Und Peter entführt mich ja. Wohin? Da fällt gerade auf, hier gibt es auch einen Cache. Nice. Wir sind gerade in Schulpforte. Das sieht aus wie Hogwarts, finde ich immer. Cockwarts. Deswegen gibt es hier Harry Potters Zaubertrank. Nice. Decision-Gerät. Also, bis zum nächsten Mal, meine Leute. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt was Lustiges. Jo, bis dann. Bis dann. Ciao.